Herzlich willkommen an die Vertreterinnen und Vertreter von Klasse gegen Klasse. An die Vertreterinnen von Klasse und Vertreter von Klasse gegen Klasse von der Kommunistischen Partei. Und an der Stelle nochmal vielen Dank auch an Fabian Lehr, der die Moderation des heutigen Podiums übernehmen wird. Test. Ja, auch von meiner Seite erst einmal herzlich willkommen und schön, dass ihr trotz Kälte und Verkehrschaos so zahlreich zu diesem Abend erschienen seid. Erst einmal kurz die obligatorische Audiofrage. Kann man mich denn, wenn ich in der Lautstärke rede, bis ganz hinten gut verstehen? Kann man Handzeichen geben? Das sieht gut aus. Ihr seht schon, das Thema des heutigen Diskussionsabends ist Bündnispolitik in Zeiten reaktionärer Zuspitzung. Darüber spreche ich einmal mit Fatima von der Kommunistischen Partei, die hier neben mir sitzt, andererseits mit Baran von Klasse gegen Klasse. Bevor wir in die Diskussion starten, erst einmal eine sehr große Frage an euch beide. Was ist in diesen Zeiten der reaktionären Zuspitzung für euch in einem Satz die wichtigste Aufgabe, vor der Kommunistinnen heute stehen? Fatima, was würdest du da sagen? Ja, ich würde sagen, die Aufgabe ist, eine Partei aufzubauen, deren Kader die Arbeiterklasse heute in Kämpfen organisieren können, um die Staatsmacht zu stürzen und zu ergreifen. Und Baran, was ist für dich die wichtigste Aufgabe vor der Kommunistinnen heute stehen? Für uns besteht die Aufgabe darin, eine antiimperialistische Bewegung aufzubauen, die die Angriffe auf Arbeiterinnen, Militarisierung, Genozid effektiv bekämpft und dabei beweist, dass man sich auch unabhängig vom deutschen Regime durchsetzen kann. Ich glaube, dass wahrscheinlich alle, nicht nur hier auf dem Podium, sondern auch im Saal, darin übereinstimmen werden, dass die Grundvoraussetzung dafür, dass wir diese Ziele erreichen können, darin besteht, dass uns der Wiederaufbau einer revolutionären, einer kommunistisch orientierten Arbeiterinnenbewegung mit Massenanhang gelingt. Die Frage ist, wie wir dorthin kommen, und das ist eine Frage, in der innerhalb der kommunistischen Bewegung auch durchaus große Differenzen bestehen. Eine ganz zentrale Frage dabei ist die Frage der Einheitsfront. Wie gehen wir mit Leuten um, die zwar innerhalb der Arbeiterinnenbewegung oder in ihren Rändern zumindest aktiv sind, mit Arbeiterinnen und Armen, die grundsätzlich ein Interesse an der Revolution hätten, bei vernünftiger Einsicht in ihre Interessen, die heute aber noch nicht ein kommunistisches, noch kein revolutionäres Bewusstsein haben. Wie gehen wir einerseits mit diesen einfachen Arbeiterinnen um, andererseits auch mit den momentan der Arbeiterinnenbewegung noch dominierenden reformistischen Massenorganisationen? Das ist eine Frage, die in der BRD jetzt in den letzten Monaten, 1 bis 2 Jahren, gerade auch besonders akut geworden ist, dadurch, dass wir mit dem Wiederaufschwung der Linkspartei jetzt in Deutschland wieder eine sozialdemokratische Partei haben, die einen Massenzulauf erlebt, in etwas bescheidenerem Ausmaß als jetzt die Sozialdemokratie der 60er, 70er Jahre. Aber wir sind doch in der Situation, dass so um die 100.000 neue Leute in eine reformistische Organisation geströmt sind. Das ist durchaus eine gravierende Veränderung der politischen Landschaft in Deutschland. Und es ist für alle Kommunisten eine ganz zentrale Frage, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. Zu diesem Thema fand auf meinem Kanal schon einmal vor einer Weile, ich glaube vor 3 oder 4 Monaten, eine Diskussionsrunde statt, in der neben einem Vertreter der Linkspartei von der Linken Neukölln auch von Klasse gegen Klasse und von der Kommunistischen Partei jeweils ein Vertreter saßen, um über eben dieses Verhältnis einerseits zur Linkspartei, andererseits zur reformistischen Organisation im Allgemeinen zu sprechen. Während dieser Diskussionsrunde damals zwar zwischen dem Vertreter der KP und dem Vertreter von KGK Einigkeit darin bestand, dass sie ein sehr kritisches Verhältnis zur Linkspartei hatten, hat sich doch schnell in der Diskussion herausgestellt, dass es erhebliche Differenzen in der strategischen Orientierung beider Organisationen gibt. Das war eine Frage, die sich dann vor allem entzündet hat am Konzept der Einheitsfront, was Einheitsfront eigentlich bedeutet, was sie erreichen kann und welche Kompromisse man dafür eingehen oder nicht eingehen sollte. Nach dieser Diskussionsrunde hat dann Klasse gegen Klasse auf ihrer Website eine Kritik an den Positionen der Kommunistischen Partei dazu formuliert. Und die Kommunistische Partei hat darauf wiederum, ich glaube 3 Monaten oder so, mit einer längeren Replik auf Klasse gegen Klasse reagiert, in der sie ihre Vorstellung von einer Einheitsfront und was die impliziert, noch einmal näher ausgeführt hat. Darüber wollen wir auch heute sprechen. Die einführende Frage, die ich an euch beide hätte, wäre zunächst einmal, bevor wir darüber sprechen, welche Kompromisse man für der Einheitsfront eingehen sollte oder nicht, was für euch der Begriff der Einheitsfront eigentlich bedeutet und was es heißt, mit diesem Konzept erfolgreich gewesen sein. Da würde ich dann erst einmal Fatima bitten, für die KP eine kurze Darstellung zu liefern. Was heißt für euch Einheitsfront? Was heißt Erfolg zu haben mit Einheitsfront? Und bevor wir starten, nur noch ein kurzer Orga-Hinweis an beide Teilnehmerinnen der Diskussion. Ich werde ein bisschen darauf schauen, dass, weil wir zeitlich ein bisschen gedrängt sind, wir müssen so 2 Stunden fertig sein, dass jeder so 3 bis maximal 5 Minuten spricht. Das heißt, wenn ihr gegebenenfalls ein bisschen länger braucht, ich werde euch nach so 3 Minuten ein Klopfsignal geben, dass ihr langsam zu einem Ende kommen müsst. Und wenn ich, während ihr sprecht, aufs Handy schaue, bedeutet das nicht, dass eure Wortmeldungen mich langweilen, sondern dass ich ein bisschen im Auge behalte, wie lange wir schon sprechen. Aber damit dann erstmal das Wort an Fatima. Was heißt für dich Einheitsfront? Was heißt es, erfolgreich zu sein mit Einheitsfront? Ja, ich glaube, gerade in diesen Zeiten, wie du angesprochen hast, ist, denke ich, die Arbeiterklasse heute so polarisiert wie noch nie. Also einerseits hat die Partei Die Linke eben diesen krassen Zuwachs. Andererseits beobachte ich bei vielen von meinen Kollegen und Kolleginnen, dass die einen sehr großen Abstand zur Linkspartei haben. Und ich glaube, gerade deswegen ist eben die Einheitsfront, und zwar die Einheitsfront von unten, die Antwort. Das ist nämlich der Ansatz, die Arbeiterklasse unabhängig eben davon, was sie gewählt hat, unabhängig davon, welcher Partei man sich gerade zugehörig fühlt, welchen Beruf man hat, in welcher Firma man arbeitet, der Versuch eben die Arbeiterklasse zu vereinen und dann im gemeinsamen Kampf Beziehungen aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und dann erlebbar zu machen. In diesen Kämpfen gibt es eben eine Grenze und diese Grenze liegt beim kapitalistischen System. Das heißt, wir setzen als Voraussetzung nicht, dass die Leute sich als links begreifen oder dass die Leute schon mal den Begriff Kapitalismus gehört haben. Und dabei achten wir auf 3 Prinzipien, die haben wir in unseren Beschlüssen festgehalten, nämlich einmal Aktivität, das heißt in den Massenorganisationen, wo wir die Arbeiter und Arbeiterinnen vereinen wollen, stürzen wir uns nicht als erstes auf die Aufgaben, sondern wir versuchen von unten her Demokratie zu organisieren, Verbindlichkeit in den Beschlüssen und Transparenz. Das heißt keine intransparenten Vorfeldorganisationen und in den Gewerkschaften bedeutet es zum Beispiel Unabhängigkeit. Die Gewerkschaften sind ja nicht unabhängig, die haben einen sehr starken sozialdemokratischen Einfluss und genau den wollen wir offenlegen und bekämpfen, damit die Arbeiterklasse eben ihre eigene Macht unabhängig von verschiedenen bürgerlichen Parteien sieht. Und das letzte Prinzip ist Solidarität, das klingt jetzt vielleicht so, ja klar, Solidarität, aber wenn es dann konkret darum geht, eben die verschiedenen Gehaltsgruppen nicht gegeneinander auszuspielen, ob jemand eben Monteur ist oder Teamassistent, sondern da Lösungen zu finden, die die Leute vereinen, das ist für uns die Einheitsfront und daraus leitet sich dann auch der Erfolg ab. Der Erfolg heißt nämlich, das Bewusstsein dann von den Menschen, mit denen man gemeinsam kämpft, dass das Bewusstsein über ihre eigene Kampfkraft, über den Charakter der Sozialdemokratie, über das Ziel, das wir vor uns haben, nämlich den Bruch mit dem System, dass das gestiegen ist und zwar in Kämpfen, die wir gemeinsam geführt haben. Denn nur so können wir am Schluss dann im revolutionären Moment die Klassenkräfte gemeinsam, zum Beispiel mit kleinen Selbstständigen und anderen Klassenkräften, so organisieren, dass wir auch tatsächlich mit der Staatsmacht brechen und mehr, also in der Mehrheit sind gegen die konterrevolutionären Kräfte. Und Baran, wie würdest du das sehen? Was bedeutet für dich, was bedeutet für euch von Klasse gegen Klasse Einheitsfront und was wollt ihr erreichen mit Einheitsfront? Okay, ich muss erstmal eine historische Einrahmung machen, damit sozusagen verständlich ist, worauf wir uns beziehen, wenn wir von Einheitsfront sprechen. Und spezifisch natürlich können wir dann im Laufe der Diskussion das vertiefen. Im Grunde genommen handelt es sich bei der Einheitsfront-Taktik davon, die Maximierung der Schlagkraft von Arbeiterinnen und Arbeitslosen herzustellen. Wie kam es dazu? Die Kommunistische Internationale hat auf dem 3. und 4. Weltkongressen ausgehend von der Einschätzung, dass die Kommunistinnen in der Minderheit sich befinden, die Einheitsfront-Taktik entwickelt. Es war also eine Einsicht in die Notwendigkeit, dass die RevolutionärInnen wieder das Vertrauen von Arbeiterinnen in die bürgerliche Führung durchbrechen und sie auf eigene Seite ziehen sollen. Deshalb hat die Einheitsfront 3 wichtige Elemente. Zum einen, es hat einen Manöveraspekt, nämlich, dass wir davon ausgehen, wir sind in der Minderheitsposition, wir brauchen taktische Übereinkünfte in Bezug auf Kampf, nicht diplomatisch oder Wahlempfehlung. Zweite ist die taktische Frage, im Teilbereich Kämpfe zu führen. Das können demokratische Kämpfe sein, das können Arbeitskämpfe sein gegen Entlassungen, gegen Schließungen, das können Kämpfe sein gegen rechten Terror, das können Kämpfe sein für entschädigungslose Enteignungen etc. Es geht darum, die Lebensbedingungen von Arbeiterinnen auch gegen Angriffe abzuwehren und zu verbessern zu versuchen. Und es gibt einen strategischen Aspekt, nämlich dass Einheitsfront nicht nur in der Defensive sich verortet, sondern die Überbrückung zur Offensive, also Verbreitung von revolutionären Ideen, Fraktionen, Verankerung und dass die Revolutionärinnen auch in den Betrieben, Gewerkschaften sozusagen in die Mehrheitsposition kommen, für die Aussicht der revolutionären Machteroberung natürlich. Ja, hast noch ein, zwei Minuten. Genau. Solange wir in der Minderheitsposition sind, ist es für uns essentiell, für den Aufbau der revolutionären Organisationen Einheitsfrontpolitik zu machen. Was sozusagen wichtig ist dabei zu betonen, ist, dass die Einheitsfront degradiert wurde. Durch zunächst sozusagen antiimperialistische Einheitsfront, das war eine Hypothese von Lenin in Bezug auf sozusagen nationale Befreiungsbewegungen im Osten, um mit ihnen in Dialog zu treten, kommunistische Verankerungen herzustellen, dass auch die Kommunistinnen Übereinkünfte im Kampf mit sozusagen nationalen Befreiungen organisieren können. Nationale Befreiungsbewegung besteht aber nicht nur aus Arbeiterorganisationen, sondern auch Bauerntum und nationale Bourgeoisie etc. Und die Erfahrungen von China haben unserer Meinung nach gezeigt, dass die antiimperialistische Einheitsfront die Brücke zur Volksfront später geschlagen hat und dass die Theorie der permanenten Revolution, dass die Arbeiterinnen unabhängig auch die unerfüllten demokratischen Forderungen sozusagen anführen und repräsentieren können, hat sozusagen für uns gezeigt, dass antiimperialistische Einheitsfront-Taktik überholt ist. Ja, ich habe noch. Einen Satz noch. Genau. Angesichts der Situation, dass sich sozusagen Volksfront heute so hegemonial sozusagen, ich würde sagen ab 34 bis heute befindet und auch Kampismus, also die Lagerpositionen, ist es sehr wichtig, dass wir die Klassenunabhängigkeit der Arbeiterklasse im Kampf herzustellen beabsichtigen und der Weg dahin ist die Einheitsfront. Ich habe in meinen einleitenden Worten nun schon gesagt, der Anlassfall, bei dem das Konzept der Einheitsfront und die Frage, wie man das versteht, in Deutschland jetzt besonders akut geworden ist, ist eben der Wiederaufstieg der Linkspartei, mit dem wir jetzt eine Partei haben, die mehr und mehr die Funktion der klassischen sozialdemokratischen Parteien in Deutschland übernimmt. Das führt uns zur Frage, wie denn ihr hier auf dem Podium einerseits den Charakter dieser reformistischen Massenorganisation wie der Linkspartei oder der früheren Sozialdemokratie einschätzt und andererseits, wie eurer Einschätzung nach das Verhältnis der revolutionären kommunistischen Kräfte dazu sein sollte. Sollten denn die revolutionären Kräfte, diese reformistischen Massenorganisationen, die den Rückhalt großer Teile der Arbeiterinnen hinter sich haben, als einen rein bekämpfenswerten Feind betrachten oder sollten sie in bestimmten Bereichen auch auf Kooperation mit diesen reformistischen Organisationen setzen? Fatima, wie würde die KP das sehen? Ja, also wir denken, dass die Linkspartei sehr, sehr typisch für die Sozialdemokratie ist und zwar genau, weil sie so große Hoffnungen weckt. Also dieses Zweiseitige, dass sie einerseits sehr anknüpfbar scheint für eben revolutionäre Ideen, wie du es genannt hast, oder eben revolutionäre Kämpfe und auf der anderen Seite auf die CDU schielt, auf den Systemerhalt. Also diese Zweiseitigkeit, die zeigt sich, glaube ich, vor allem im palästinensischen Kampf, wo die Linke einerseits versucht, große Demos zu organisieren und so zu tun, als wäre sie schon immer pro-palästinensisch gewesen, gleichzeitig aber pro-israelische Arbeitskreise hat und pro-palästinensische Aktivisten und Aktivistinnen ausschließt. Und so schafft sie es eben, von beiden Seiten Kräfte in der Arbeiterklasse zu integrieren, nämlich die, die auf eine Revolution hoffen und die darauf hoffen, dass die Linke vernünftig wird, in Anführungszeichen, und sich noch mehr nach rechts entwickelt. Und deswegen halten wir eben die Führung von der Partei Die Linke nicht für einen Kooperationspartner und denken, dass die Rolle, die sie in Kämpfen spielt, eigentlich drei Seiten hat, nämlich entweder Kräfte zu bündeln, wie ich es gerade schon gesagt habe, oder dass die Menschen desillusioniert werden oder im schlimmsten Fall, vor allem da, wo sie an der Landesregierung war, die Menschen dann in die Arme der AfD zu treiben, weil die AfD dann scheinbar die einzige Alternative bleibt. Und warum habe ich so betont die Organisation und die Führung der Linken? Uns geht es natürlich nicht um die Mitglieder. Mit den Mitgliedern der Linken wollen wir in der Einheitsfront zusammenarbeiten und das machen wir auch. Das ergibt sich automatisch im Betrieb mit den Kollegen, aber auch in Gewerkschaftsgremien sind viele in der Linkspartei und dann erfährt man eben im gemeinsamen Kampf mit denen, und zwar nicht mit der Organisation, warum die Linkspartei für falsche Inhalte steht und das, was sie verspricht, nicht umsetzen kann. Das heißt, die Entlarvung funktioniert dann in der Einheitsfreiheit, in der Einheitsfront von unten. Warum denken wir nicht, dass es von oben geht? Ich sage mal so als Beispiel, wir würden jetzt im Bündnis sein mit der Partei Die Linke und wollen eine Demo zu Palästina organisieren. Das war ja zum Beispiel in Berlin eine sehr große Demo vor ein paar Monaten und da würden wir jetzt eine Rede halten. Können wir dann in der Rede wirklich die Partei Die Linke kritisieren und sie tragen das Bündnis aber und dann steht man neben denen auf der Bühne und muss den Arbeitern, Arbeiterinnen und Arbeitslosen und eben der Arbeiterklasse hinterher erklären, was war das jetzt für ein Bündnis? Wir haben das nur gemacht, um sie zu entlarven. Also das wirkt einfach verwirrend, anstatt direkt mit den Kräften aus dem Volk, nämlich mit den Menschen in der Palästina-Bewegung, was auf die Beine zu stellen. Und das ist auch möglich. Es wird dann halt keine Riesendemo, sondern nur eine große Demo, aber dafür vermittelt die halt die richtigen Inhalte, mit denen wir auch etwas aufbauen können. Genau. Ich würde sagen, das hat sich auch historisch gezeigt über diese Rolle der Führung der Sozialdemokratie, nämlich gerade hier in Deutschland 1918, das muss man jetzt natürlich erwähnen, mit der Erschießung von Luxemburg und Liebknecht. Und das hat sich ja fortgesetzt bis 1933, wo eben die Regierung oder dort, wo die SPD an der Regierung war, immer wieder Streiks niedergeschlagen hat und verhindern hat und ebenso die Gewerkschaftsführung. Und das heißt, eigentlich hat sich schon damals gezeigt, mit der Führung der sozialdemokratischen Kräfte sollte man nicht kooperieren, sondern mit deren Mitgliedern, weil auch damals schon haben Tausende und noch mehr SPD-Mitglieder sich bereit gezeigt für den Kampf und haben sich sogar selbst auch im Kampf gegen den Faschismus organisiert und waren bereit für die Einheitsfront von unten. So, du hast ihn nun schon angesprochen, die Unterscheidung zwischen den Konzepten einer Einheitsfront von unten und einer Einheitsfront von oben, die ganz zentral für viele kommunistische Debatten über dieses Thema ist. Und das ist auch ein Punkt, wo die Kontroverse zwischen euch von der KP und Klasse gegen Klasse sich so ein bisschen entzündet hat. Baran, ihr habt ja in eurer Kritik an der KP dargelegt, dass ihr zur Auffassung gelangt seid, das Konzept einer Einheitsfront von unten von der KP sei zu eng gefasst und würde damit einen politischen Erfolg unter bisher reformistisch orientierten Arbeitern erschweren. Kannst du denn ein bisschen ausführen, inwiefern diese Auffassung von Einheitsfront von unten von der KP in eurer Auffassung eine zu begrenzte sei? Okay, also wir lehnen erstmal ab die Kategorisierung Einheitsfront von unten, Einheitsfront von oben. Für uns ist es eine Täuschung. Entweder hat man eine Einheitsfront oder nicht. Und in der üblichen Herangehensweise, um die Schlagkraft der Arbeiterinnen zu maximieren, die Vereinheitlichung von Kämpfen zu ermöglichen, nehmen wir an, es gibt Arbeiterinnen, die sympathisieren mit der Einheitsfrontpolitik von uns, sind sozusagen bei den bürgerlichen Arbeiterinnenparteien organisiert oder nicht organisiert. In dem Falle, dass sie zu uns kommen, Teil der Einheitsfront sein wollen, würden wir uns nicht damit begnügen, sie abzuwerben, sondern sagen, ja, bringt diese Position in eure Parteien, in eure Massenorganisation rein und kämpft dafür, dass diese Parteien in ihrer Ganzheit Mehrheit der Teil der Einheitsfront sein sollte. Wir denken, dass sozusagen es zu einfach ist und historische Fehler reproduziert, wenn man Einheitsfront von unten heute sozusagen als politische Anleitung vorstellt. Für uns bedeutet Einheitsfront kein neues Überbaubündnis oder keine Koalition mit reformistischen Kräften. Und wir sind fern davon, Linkspartei-Revolutionären sozusagen Merkmalen zuzuschreiben. Es geht einfach darum, den Massen, den Organisierten, und wir haben ein Phänomen, dass 100.000 Leute sozusagen Linkspartei beigetreten sind. Wir können nicht davon schweigen. Und dass diese Menschen, Aktivistinnen, ihre sozusagen Erfahrungen im Kampf mit ihren Führungen und mit unseren Ideen machen zu können, ist sozusagen die ganzheitliche Konzeption von Einheitsfront essentiell. Ansonsten werden wir von der Seitenlinie mit paar kleinen Sektoren abzuwerben, sozusagen einen Kampf zu Ende bringen, was aber objektiv gesehen den Interessen von Arbeiterinnen bezogen auf die Situation auch nicht komplett entspricht. Noch ein Punkt, weil du andere Frage gestellt hattest in Bezug auf sozusagen Arbeiterinnen, also ob die reformistisch, also Linkspartei Hindernis ist oder nicht. Also wir haben eine Differenz in der Einschätzung, dass Linkspartei nicht einfach so bürgerlich ist von ihrer Klassennatur her wie die CDU. Also wir folgen sozusagen der Charakterisierung von Lenin, der von und Trotzki, der von bürgerlichen Arbeiterinnenpartei spricht. In der Führung sind das Leute, die meistens sozusagen aus bürokratischen, aristokratischen Verhältnissen, von Arbeiterinnen aristokratisch spreche ich, kommen, auch Berufspolitikerinnen sind, und in der Basis aber sind sie sozusagen in Arbeiterinnenmassen verankert und auch Gewerkschaften und betriebliche Strukturen. In Deutschland bedeutet das zusätzlich auch noch Aufsichtsmandate, Sozialverwaltung, worin sozusagen Gewerkschaftsbürokratie zum Beispiel auch eine reformistische involviert ist, die auch parteiische Verschmelzungen hat, vor allem sozusagen mit SPD. In der Hinsicht natürlich objektiv den historischen Gesetzen des Klassenkampfes entsprechend ist die sozusagen ist der Reformismus und die bürgerliche Arbeiterpartei ein Hindernis. Sagen wir mal so, wenn die revolutionäre Arbeiterpartei von ihren Möglichkeiten her in der Mehrheitsposition kurz vor der Machteroberung stehen würde, stellt sich Arbeitsfront nicht. Deswegen denken wir, dass es wichtig ist, Einheitsfront als im Kampf, nicht in Diplomatie, nicht auf Wahlen bezogen, aber auch nicht nur auf bestimmte Basis bezogen zu führen, sondern auch diesen politischen Kampf gegenüber politischen Führungen von Parteien auch zu führen. Bevor wir näher darüber sprechen, wie man die Einheitsfront herstellen kann, glaube ich, müssen wir noch mal kurz definieren, eurer Auffassung nach, was eigentlich das Charakteristische der politischen Situation ist, in der wir uns momentan befinden, und was aktuell in der konkreten politischen Situation der BRD die Aufgabe der Einheitsfront ist. Warum ist die Frage der Einheitsfront für euch heute gerade so aktuell, gerade von einer solchen Dringlichkeit? Fatima, was würden die KP da sagen, warum diese Frage gerade jetzt von einer so brennenden Bedeutung ist? Ja, also wir hatten es ja am Anfang schon so ein bisschen angedeutet, dass die Arbeiterklasse, und dazu zählen natürlich auch die Arbeitslosen, Studenten, Studierende und so weiter, heute so gespalten ist wie noch nie. Also wir haben auf der einen Seite eben so einen kleinen Zuwachs von der Linkspartei, aber wir haben vor allem einen sehr großen Zuwachs von der AfD. Wir haben auch einen großen Anstieg von der Arbeitslosigkeit und eine riesige Ausprägung vom Antikommunismus, der sich einfach seit den 90ern ja bis heute auch fortgehalten hat und sich auch in einer sehr starken Schwächung der kommunistischen Bewegung immer noch zeigt. Also wir haben heute immer noch keine große kommunistische Partei, die überall ausstrahlt, die die Kämpfe überall anführt, und gleichzeitig haben wir aggressive Angriffe des deutschen Kapitals, das international auch in Konkurrenz steht, wie ja, eigentlich schon sehr lange nicht mehr, eben durch die Multipolarität der Welt, durch den Aufstieg Chinas und so weiter. Und in dieser Situation müssen wir eine möglichst schlagkräftige Praxis schnell entwickeln, die die gesamte Arbeiterklasse dazu führt, die Angriffe des Kapitals abzuwehren. Das heißt, ja, ihr kennt ja die Beispiele, also Angriff auf den 8-Stunden-Tag, Erhöhung des Rentenalters und so weiter. Und aus unserer Sicht muss die Antwort deshalb umso mehr heißen, ja, wir haben natürlich als Kommunisten verstanden, dass das bürgerliche System uns keine Antwort bietet, und zwar keine der Parteien, sondern nur unsere eigene Kraft. Und das ist natürlich aus einer Minderheitenposition, da hast du recht, aber ich denke, dann eine Zusammenarbeit mit Organisationen wie der Linkspartei, auch wenn sie nur punktuell und taktisch ist, die verschleiert einfach diese klare, stoßkräftige Linie, die wir aber so dringend wie noch nie brauchen. Baran, was würdest du sagen, was sind denn für euch die konkreten Themenfelder, wo die Schaffung der Einheitsfront für euch gerade von besonderer Dringlichkeit wäre im Umgang mit noch nicht revolutionären Arbeiterinnen? Okay, ich muss dann diese Frage erstmal programmatisch anhand der Übergangsforderungen beantworten, um konkret sozusagen die Felder aufzeigen zu können. Also, wie würde eine Einheitsfront heute kämpfen und warum? Beziehen wir uns erstmal auf die Situation in Venezuela. Es gab sozusagen einen imperialistischen Überfall. Also stellen wir uns damit zufrieden, dass es nur ein international geopolitischer Konflikt bleibt, oder sehen wir die Aufgabe hier wahr und eine internationalistische, antiimperialistische Aktion sozusagen herzustellen? Eine Einheitsfront zum Beispiel in Bezug auf Solidarität mit Venezuela gegen US-Imperialismus würde Rückzug aller US-Truppen, entschädigungslose Enteignung von Ölkonzernen ähnlich wie italienisches Proletariat in Solidarität mit dem palästinensischen Volk gegen Genozid gemacht hat, einen Streik, internationalen Streik organisieren, um venezuelischem Volk sozusagen die Hände zu reichen. Das ist sozusagen ein Beispiel auf internationaler Ebene des Programms von Einheitsfront in Bezug auf Deutschland. Also Einheitsfront muss sich auch aktuell angesichts der Militarisierung, Aufrüstung, drohende Wehrpflicht, Abschiebungspolitik in diesen Feldern konkret auch ausdrücken. Es gab ja auch Bewegungen, also in Gießen waren ja auch mehrere Zehntausende vor Ort. Das war auf einer kleineren Ebene eine Einheitsfrontpraxis, weil Gewerkschaftsgliederungen mit Bussen mobilisiert haben, Studierende daran teilgenommen haben, Arbeiterinnen daran teilgenommen haben. Es war nicht nur jetzt Partei, also ein Show von Parteivorstand von den bürgerlichen, reformistischen sozusagen Kräften. Es war eine auf sozusagen kleinere Ebene bezogene Einheitsfrontpolitik, die wir verallgemeinern, ausbauen müssen. Wir kennen die Mietensituation, die wird sozusagen in diesem Jahr noch populärer. Entschädigungslose Enteignung aller Spekulanten ist eine wichtige Forderung, auch Übergangsforderung, um Einheitsfront aufzustellen. Also wir versuchen anhand der konkreten Kampfforderungen, realen Kampfforderungen, den Interessen und Bedürfnissen von Arbeiterinnen und ihre Stellung erfüllende, voranbringende Ebene, versuchen wir Einheitsfront zu konzipieren. Allgemein gehen wir von einer Weltsituation aus, in der sozusagen US-Hegemonie ihre sozusagen Weltherrschaft verliert und im Niedergang sich befindet. Aber das heißt nicht, dass sozusagen neoliberale Offensiven aufhören. Dadurch finden kapitalistische Angriffe statt, auch vom März sozusagen angekündigte. Und deswegen denken wir, dass wir gegen Militarisierung, neoliberale Offensive, gegen Angriffe auf demokratische Rechte, Einheitsfront aufzustellen versuchen im Kampf. Wir haben ja jetzt zunächst in erster Linie darüber gesprochen, was ihr auf einer theoretischen Ebene unter dem Konzept der Einheitsfront versteht, wo da eure theoretischen Differenzen sind. Schauen wir uns aber mal an, was für euch dieses Konzept ganz konkret auf der Ebene der praktischen politischen Arbeit bedeutet. Wenn wir uns mal die grundlegende Ebene, die Arbeit innerhalb des Betriebs ansehen, die ja auch eine ganz zentrale ist für beispielsweise den Widerstand gegen den Militarismus, wo sie ja ganz zentral sein wird, in der Industrie linke Mehrheiten dann Arbeiterinnen zu gewinnen, was bedeutet für euch die Schaffung der Arbeitsfront auf der Ebene der Betriebsarbeit? Wie kann man an reformistisch orientierte Arbeiterinnen, die gegenüber revolutionären Konzepten skeptisch oder indifferent sind, herantreten und sie dafür gewinnen, diese Einheitsfront mit einem aufzubauen? Fatima, was würdet ihr von der KP da sagen? Wie gewinnt man konkret im Betrieb noch nicht revolutionäre Arbeiterinnen dafür? Ja, Gute Frage. Also tatsächlich bin ich bei mir im Betrieb seit 5 Jahren Vertrauensleuteleitung und ich habe tatsächlich im Vertrauensleutekörper auch Menschen, die die AfD wählen, die mir das anvertraut haben. Und was ich bei uns jetzt sehr faszinierend fand, ist, dass durch das Vertrauen, was wir über die Zeit einfach aufgebaut haben, als ich dann mit dem Thema Antifaschismus AG kam, das war natürlich erstmal so nichts für Leute, die so die AfD wählen. Also die haben da erstmal geschluckt und dann haben wir ganz schön heftig diskutiert und dann sind wir aber auf die inhaltliche Ebene gekommen, sind so darauf gekommen, was heißt denn Antifaschismus? Hat einer dann angefangen zu googeln und auf Wikipedia dann irgendwas vorgelesen, was Faschismus bedeuten könnte. Und dann sind wir so auf den Punkt gekommen, okay, eigentlich geht es uns um die Einheit der Belegschaft. Und zwar die Einheit unabhängig von Religion, ob jemand eine Familie hat, von wo jemand herkommt und so weiter. Und dann haben wir das als Definition für die AG gewählt und haben die AG dann jetzt nicht mehr Antifaschismus AG gewählt. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie jetzt heißt, aber auf jeden Fall hat sie halt diesen Inhalt gegen den Angriff des Arbeitgebers, so nennen die das, sie sagen natürlich nicht Kapital, für die Einheit der Belegschaft. Und was wir uns dann vorgenommen haben, ist einerseits schon auch eine Aufklärung über die AfD, das steht aber halt nicht an erster Stelle, sondern an erster Stelle steht, wie werden wir angegriffen als Belegschaft? Und zwar nicht durch den Arbeitgeber nur direkt, sondern vor allem durch die Politik. Und da haben wir zum Beispiel, ich sage jetzt mal ein Beispiel, damit es plastisch wird, wir haben dann so ein Plakat gemacht, was dann in der Betriebsversammlung aushing am Rand. Und da war dann so die Frage, wer greift uns an? Und da war dann zum Beispiel die CDU und SPD greifen den 8-Stunden-Tag an. Die AfD greift unser Rentenalter an. Der Arbeitgeberverband, der greift irgendwie an unser Streikrecht. Und dann konnten die Kollegen so das umdecken und raten, wer ist es denn jetzt? Ah, es ist ja die AfD. Vielleicht ist die AfD ja doch nicht so toll, wie man dachte. Und so würde ich sagen, ist ein Beispiel, wie wir halt mit den Leuten in die Arbeit kommen, die gar nicht sich als links verstehen, überhaupt nicht. Die laufen weg, wenn wir irgendwie sagen, wir sind links. Aber wenn man dann halt über diese konkrete Arbeit da dran kommt, dann sehen die, eigentlich kann man doch gemeinsam was erreichen und warum dieses Einheit der Belegschaft so wichtig ist, vor allem jetzt, wo auch Teile von meinem, also von dem Betrieb, wo ich arbeite, auch verkauft werden sollen, dann auf einmal es wirklich so ans Eingemachte geht. Und jetzt ist unser nächster Schritt zum Beispiel eine Kampagne gegen die Abschaffung vom 8-Stunden-Tag. Das heißt, Schritt für Schritt tasten wir uns vor zu politischeren Inhalten und die Hoffnung ist natürlich, dass man dann immer politischer wird und irgendwann halt zum Thema Kapitalismus auch kommen kann. Aber das sind eben sehr kleine Schritte, weil bei uns die Kollegen sagen, Gewerkschaft darf nicht politisch sein. So werden die halt, also so kriegen die das beigebracht sozusagen, auch von der Gewerkschaft selber leider. Und da muss man also auf der einen Seite gegen die Gewerkschaftsführung kämpfen und die überzeugen, dass man das irgendwie machen darf oder dass sie zumindest sich nicht einmischen dabei und auf der anderen Seite eben dann das so setzen, gemeinsam mit dem Betriebsrat natürlich auch, was ist ja auf der Betriebsversammlung und gemeinsam mit dem Vertrauensleutekörper. Baran, wie ist da euer Konzept? Wie sieht eure Auffassung aus, wie man konkret in der Arbeit innerhalb des Betriebs Arbeiterinnen, die entweder reformistisch oder sogar rechtsorientiert sind, dazu bringen kann, revolutionären Perspektiven zuzuhören und tatsächlich mit ihren bisherigen politischen Überzeugungen zu brechen? Was bedeutet es, die Einheitsfront im Betrieb herzustellen? Okay, wir müssen dann erstmal davon ausgehen, dass Gewerkschaften keine revolutionären Organe sind und müssen sie auch nicht sein. Worauf es ankommt, ist, dass die Gewerkschaften in der Epoche des Imperialismus nicht frei sein können. Sie haben zwei Funktionen zu erfüllen. Entweder sind sie sozusagen Helfershelfer der Kapitalistinnen oder sie werden zu Organen, Kampforganen der Arbeiterinnenklasse. Und innerhalb von Gewerkschaften, in Deutschland insbesondere, gibt es ja eine langjährige Tradition und Verankerung von Arbeiterinnenaristokratie und Bürokratisierung. Die BRD ist geboren sozusagen in die Sozialpartnerschaft und ich habe auch ein bisschen erzählt, was sozusagen die Sozialpartnerschaft für Vorrechte und Privilegien ermöglichen und anbieten. Dass die Arbeiterinnen ein ökonomistisches sozusagen Bewusstsein haben, ist nicht determiniert, ist kein Naturgesetz, ist eine Folge von Kräfteverhältnissen innerhalb der Gewerkschaften im Betrieb. Natürlich müssen wir, wenn wir sozusagen Kolleginnen haben, die mit AfD-Ideen sympathisieren, sie nicht canceln oder so, sondern versuchen, sie zu überzeugen. Aber auf welcher Ebene findet dann diese Überzeugungsarbeit statt und wohin? Wir würden und wir haben die Arbeiterinnen zum Beispiel zur Blockade nach Gießen einladen und haben wir auch sozusagen im Rahmen von Junge GEW auch zum Beispiel mit Arbeiterinnen aus dem sozialen Sektor, auch aus Krankenhausbildung einschließlich, haben wir so die Mobilisierung nach Gießen getragen und dort sozusagen gegen Parteitag der AfD-Jugend Protest organisiert. Wir fanden es schwach politisch, dass die KP diese Proteste restaurativ, also reparativ sozusagen definiert, als wäre das sozusagen, würde das unbedingt und natürlicherweise zu einer Korrektur des Regimes und des Systems führen. Wir denken, dass Arbeiterinnen, damit sie überhaupt aus ihren ökonomischen sozusagen Verhältnissen und Diktaten der Bürokratie rauskommen können, diese Erfahrungen in konkreten Kämpfen ja brauchen. Und also die Aufgabe ist ganzheitlich. Wenn Arbeiterinnen, natürlich gehen wir davon aus, dass Arbeiterinnen Vertrauen haben an ihre bürgerliche Führungen und wir nehmen wahr, dass AfD massiv exponentiell wächst und dass Gewerkschaften, DGB-Gewerkschaften sozusagen auch nicht exponentiell wachsen, sondern eher sozusagen stagnieren. Die Aufgabe ist, eine antibürokratische Strömung innerhalb der Gewerkschaften aufzubauen, die radikal-demokratische Forderungen vertritt, wie jederzeitige Wählbarkeit, Rotationsprinzip, durchschnittliche Facharbeiterinnenlohn für die Funktionärinnen. Also diesen Apparat so einfach zu gestalten, dass es sich nur um Buchhalter Fragen sozusagen kümmert, wie Lenin in Beschäftigung mit der Pariser Kommune in Staat und Revolution diese Idee eingeworfen hat. Wir müssen antibürokratischen Kampf innerhalb der Gewerkschaften unbedingt führen mit revolutionären Fraktionen, um Arbeiterinnen auf unsere Seite ziehen zu können. Es ist ja nun mehrfach im Lauf unserer Diskussion schon das Stichwort der Militarisierung gefallen und dass der Kampf gegen diese Militarisierung eines der zentralen Themenfelder ist, in dem die Schaffung der Einheitsfronten an Arbeitern von besonderer Dringlichkeit ist. Wir sind in einer Situation, in der der Kriegsminister der BRD offen ankündigt, die BRD müsse bis 2029 bereit sein zum Führen eines Weltkriegs. Wir sind in einer Situation, in der eigentlich die herrschende Klasse und die bürgerliche Politik der BRD so offen wie noch nie in der Geschichte dieses Staates ankündigen, dass sie sich gerade aktiv auf das Führen eines Weltkriegs vorbereitet. Es ist eine Situation, die nicht in ferner Zukunft liegt. Wir müssen damit rechnen, dass die Gefahr eines neuen imperialistischen Großkriegs in Europa eine ist, die in relativ naher Zukunft, in 5, in maximal 10 Jahren akut werden könnte. Bei vielen Linken führt es einerseits zu Resignation, wenn man sich anschaut, wie relativ schwach, wie relativ isoliert die kommunistische Bewegung heute ist und damit dann noch ein bisschen zur Überlegung. Die einzigen Kräfte, die diese Militarisierung potenziell aufhalten könnten, wären doch die reformistischen Massenorganisationen, wären die Gewerkschaftsbewegung der DGB, wären die Linkspartei, wären vielleicht, wenn man es besonders hart treiben, weit treiben will, noch die SPD. Wie wäre da eure Haltung dazu? Was würdet ihr denn sagen, was ist die Strategie, die Kommunistinnen, die heute aus einer relativ isolierten Minderheitsposition heraus agieren, tun können, tun sollen, um die Militarisierung aufzuhalten? Und können wir das ohne die Unterstützung der reformistischen Massenorganisation? Was würdest du, was würden die KP da sagen, Fatima? Genau. Genau, ich würde auch gerne kurz auf einen Punkt zurückkommen, den du gesagt hast, nämlich dieses von wegen Einheitsfront von oben, das lehnt ihr als Konzept ab. Gut, dann gehen wir von dem Begriff mal weg, aber in den Texten, die ihr veröffentlicht habt, sagt ihr schon ganz klar, im Bündnis mit der Organisation der Linkspartei ist das Ziel, sie zu entlarven. Also das, und das, ich finde es eben wichtig zu unterscheiden, ist man mit einer Organisation im Bündnis, und auch wenn es ein taktisches ist, oder ist man mit den Mitgliedern im Bündnis, weil das ist halt für uns die zentrale Unterscheidung, da wollte ich nur noch mal kurz drauf eingehen. Genau, also wollte ich nur noch mal kurz wichtig machen. Für uns ist nicht der Begriff Einheitsfront von oben wichtig, sondern eben diese Frage, geht man mit der Organisation, mit der Führung ins Bündnis oder mit den Mitgliedern? Vielleicht nur noch mal kurz. Ja, ja. Genau, okay, aber sorry, jetzt zu deiner Frage. Ja, also für uns steht bei dem Thema Militarisierung die Bewusstseinsaufklärung im Mittelpunkt, also dass man auch da versucht, mit Kollegen, Kolleginnen an der Uni, an der Schule, eben da, wo man seinen Lebensmittelpunkt hat, über das Ziel aufzuklären und das aber auch zu verbinden mit den Angriffen, die es auf die Arbeiterklasse in dem Zusammenhang gibt. Und ich glaube, da ist auch die Brücke. Also wenn wir eben im Betrieb dann zum Beispiel gegen diesen 8-Stunden-Tag die Kampagne fahren, dann müssen wir, wenn wir das vorstellen, eben sagen, und warum wird es denn so gemacht? Um den Krieg zu finanzieren und zwar nicht, um uns zu verteidigen, sondern um die Interessen des deutschen Kapitals durchzusetzen. Also so ist unsere Taktik, um vorzugehen und eben die Arbeiterklasse gegen die Militarisierung zu organisieren. Und dabei wollen wir auch vor allem aber darauf achten, keine Illusionen zu verbreiten. Das heißt, wir wollen jetzt nicht sagen, schaut mal, hier ist das Sondervermögen, dafür wurde Geld ausgegeben, hier wurde 500 Milliarden nochmal ausgegeben, angeblich für Infrastruktur. Das könnten wir doch jetzt einfach direkt umverteilen, ohne Probleme. Also sowas wollen wir natürlich nicht verbreiten als Botschaft, sondern eben sagen, es gibt da eben die Grenzen des Kapitalismus, der immer wieder solche Dinge hervorbringt. Und letzten Endes müssen wir uns eben deswegen gegen das ganze System zur Wehr setzen. Und was für uns auch schon ein wichtiger Punkt ist, dass wir uns das Thema Armee genauer anschauen. Denn wir wissen ja, im revolutionären Moment werden wir nur gewinnen können, wenn sich dann nicht die gesamte Armee gegen uns stellt. Das heißt, wir müssen auch versuchen, innerhalb der Bundeswehr zu agitieren und mit den Soldaten und Soldatinnen, die ja oft einfach nur da sind, weil das kapitalistische System ihnen keine andere Perspektive gegeben hat und sie eben keine andere Möglichkeit hatten. Das heißt, die sind oft gar nicht aus Überzeugung da und da müssen wir auch anknüpfen, um mit ihnen darüber zu reden, für wen gibst du eigentlich da dein Leben? Ist es zur Verteidigung von deiner Familie oder ist es eigentlich nur, damit der deutsche Staat noch mehr Profit machen kann für sein Kapital? Baran, wie würdest du, ich gebe das Mikro schon mal weiter. Baran, wie würdet ihr das sehen? Was ist eure Auffassung, wie wir die Vorbereitung auf den Weltkrieg, die momentan läuft, noch rechtzeitig verhindern können? Und glaubt ihr, dass man das ohne Unterstützung der reformistischen Massenorganisationen noch rechtzeitig schaffen kann? Die Frage ist, wir sind tendenziös. Ne? Ich glaube, wir haben eine Situation, die Ähnlichkeiten wie vor 1914 hat, gewisse sozusagen Elemente davon, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass wir mit vollem Power und Gas in den sozusagen dritten Weltkrieg uns begeben, weil es verhindert werden kann. Das ist die strategische Frage und nicht in den Objektivismus zu fallen. Worin drücken sich denn diese Elemente aus und wie können wir rechtzeitig sozusagen intervenieren. Das müssen wir auch konkret diskutieren. Also in Bezug auf Militarisierung, was war unsere politische Praxis? Wir haben ja halt sozusagen gemeinsames Kampffeld geteilt, in Solidarität sozusagen mit dem palästinensischen Volk gegen den Genozid, der ja auch so viele sozusagen Monate und Jahre geführt werden konnte durch deutsche sozusagen Komplizenschaft und auch militärische Unterstützung. Und dort haben wir natürlich versucht, den Hauptfeind sozusagen zu bekämpfen, um PalästinenserInnen sozusagen auch Atempausen zu verschaffen und gegen Kriegs Waffenlieferungen zu agitieren, damit sie nicht gegen PalästinenserInnen eingesetzt werden können. Und ich glaube, dass es schon eine wichtige sozusagen Bewegung war. Die Palästina-Solidaritätsbewegung, gerade ist sie ein bisschen stagniert angesichts des Kolonialdiktats, meiner Meinung nach. Ist kein Frieden, was da passiert ist. Aber hat das Potenzial, wieder aufzutauchen. Und deswegen die Frage des Kampfes gegen Militarisierung ist unmittelbar verbunden mit dem Kampf gegen sozusagen Genozid. Aber auch, und ihr habt wahrscheinlich auch Merz mitbekommen, er überlegt, deutsche Soldaten sozusagen als Friedenstruppen in der Ukraine sozusagen zu stationieren. Und das wird auch beim Bundestag ein Thema sein. Wir müssen vorbereiten, wir müssen Gewerkschaften dazu aufrufen, wir müssen Linkspartei dazu aufrufen, sozusagen dagegen vorzugehen, damit es nicht sozusagen realisiert werden kann. Wenn man keinen Kampf führt, dann haben sie eine Agenda, dann werden sie halt sozusagen sich durchsetzen. Dritter Punkt ist Wehrpflichtfrage. Also ich glaube, wir müssen diese Frage nicht abstrakt für jede sozusagen Zeit stellen. Es stellt sich ganz konkret heraus. Natürlich in einer Situation der Massen sozusagen innerhalb der Armee gibt es sozusagen die Taktik der roten Zellen, die von Kommunisten sozusagen aufgearbeitet wurden. Aktuell aber würde ich nicht mit roten Zellen sozusagen in der Bundeswehr agitieren, sondern sondern das Ankommen, die Einführung von Wehrpflicht zu verhindern, weil das sozusagen extrem sozialchauvinistisch ist, in einem imperialistischen Land mit kolonialen sozusagen Drohungen kombiniert ist. Und dass wir diesen Angriff, also die Wiedereinführung von Wehrpflicht ist ein Angriff, dass wir diesen Angriff sozusagen verhindern müssen. Falls wir verkackt haben und sie haben sich durchgesetzt, die Frage stellt sich anders. Deswegen will ich sagen, dass die Politik immer die konkrete Analyse der konkreten Situation ist und dass wir verhindern können und müssen in Bezug auf sozusagen Militarisierung. Und ich glaube, zu Militarisierung gehört auch wenn Deutschland gerade sozusagen nicht primär daran involviert ist, politisch aber Komplize, Solidarität mit Venezuela, weil was dort stattfand, ist eine Militäroperation, ist ein Überfall, hat vor, das Regime zu einem Protektorat sozusagen zu machen und Öl auszuplündern. Und das sind sozusagen auch Entwicklungen, die natürlich regionale Konflikte mit sich sozusagen tragen, dynamisieren und jederzeit sozusagen die Gefahr der Barbarei real halten und wir dagegen halten müssen. Ich denke, die Differenzen zwischen euch sind nun schon ein bisschen klarer geworden, aber die Frage der Einheitsfront ist dann eine, mit der Kommunisten sich nicht als eine identitäre Selbstbeschäftigung befassen, sondern weil wir alle davon überzeugt sind, dass es eine Frage ist, die ganz reale, konkrete Auswirkungen auf die Kampffähigkeit unserer Klasse angesichts dieser reaktionären Zuspitzung hat. Ich würde deswegen euch beide nochmal bitten, dass ihr nochmal kurz für das Publikum zusammenfasst, was eurer Auffassung nach, wenn die Einheitsfront-Position der jeweiligen Gegenseite, also hier KP und KGK, die Folge, die sich durchsetzen, da wäre innerhalb der kommunistischen Bewegung, warum ihr glaubt, dass diese Position konkret schädliche Auswirkungen für die Kampffähigkeit unserer Klasse haben will. Da würde ich zunächst einmal, Fatima, bei dir mit der KP beginnen. Warum glaubt ihr, dass wenn die Auffassungen von KGK sich in der Arbeitenbewegung durchsetzen würden, das konkret schädlich für unsere Kampffähigkeit wäre? Ja, also für mich hat sich eben die Notwendigkeit von diesem Bündnis mit der Organisation der Partei Die Linke nicht gezeigt, also wo wir da den Vorteil haben. Und ich denke, auf der anderen Seite sieht man halt nur sehr viele Gefahren, nämlich sich entweder im Versuch eben die zu entlarven, an ihnen abzuarbeiten mit falschen Versprechungen und dann gemeinsam in das Bündnis zu gehen, um hinterher zu sagen, okay, seht mal, so ist die Linkspartei doch, wo sich dann halt die Frage stellt, war man vorher naiv oder hat man vorher Illusionen und auf jeden Fall eben keine klare Linie am Ende entsteht. Und die klare Linie ist das, was wir am dringendsten brauchen. Das würde ich mal sagen, ist die eine Gefahr. Und ich finde, das zeigt dir auch so ein bisschen, wo du gerade jetzt nochmal gesagt hast, so man müsste die Linkspartei, also an die Linkspartei auch appellieren, sich mit einzusetzen gegen die Militarisierung. Das hast du ja gerade auch nochmal kurz gesagt. Ja, und ich finde, da ist für mich so eine Gefahr, Illusionen zu schaffen über die Linkspartei. Und ich finde, das hat sich auch so ein bisschen bei ein paar von euren Veröffentlichungen auch gezeigt, wo es dann zum Beispiel weitere Appelle gab, die Teile der Linkspartei auszuschließen, die gegen die Kriegskredite, für die Kriegskredite gestimmt hatten. Oder es gab auch mal bei euch die Idee, so ein antimilitaristisches Programm zu entwerfen, was man mit Teilen der Linkspartei umsetzen würde. Und ich finde, diese Notwendigkeit, die wir gerade so dringend wie noch nie haben, dass wir als Kommunisten uns als unabhängige Kraft gegenüber der Arbeiterklasse zeigen, die ist dann nicht mehr gegeben. Und dann muss man ja fragen, welche Ziele verfolgen wir denn? Also wir verfolgen ja die Ziele, das Bewusstsein der Arbeiterklasse und ihre Organisierung. Und ich finde, diese Praxis widerspricht am Schluss beiden und hat so die Gefahr von Illusionen. Auch zum Thema Übergangsprogramm. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber du hast es ja gerade angesprochen. Ne? Vielleicht darf ich da noch kurz drauf eingehen. Genau, weil ich würde sagen, das ist aus unserer Sicht auch schon so eine Gefahr, weil wir beim Übergangsprogramm, da bezieht ihr euch ja auf Trotzki 1938, ne? Dass wir da zwei Gefahren sehen, nämlich einmal von Forderungen, die im Kapitalismus eigentlich nicht erfüllt sind, wie beispielsweise schon die Fabriken teilweise unter die Kontrolle der Arbeiter zu stellen oder auf der anderen Seite Forderungen, die zwar erfüllbar sind, aber gar nicht die Arbeiterklasse voranbringen, wie beispielsweise Fabrikbesetzungen, was ja eigentlich dann nur eine Genossenschaft ist, wo die Arbeiter, die diese Genossenschaft angehören, der Konkurrenz des kapitalistischen Systems wieder ausgesetzt sind. Und die Gefahr, die ich da sehe, ist eben in der Strategie von der Notwendigkeit mit dem Systembruch und die Frage eben, wann gehört uns die Macht, dass das schwammig wird. Das wäre meine dritte Sorge, also diese Schwammigkeit auch wieder. Und Baron, ich gebe dir gleich mal das Mikro weiter. Baron, was würdest du, was würdet ihr von KGK sagen, warum konkret die Auffassung von Einheitsfront, die die Kommunistische Partei hier vertritt, eine ist, die die Kampffähigkeit unserer Klasse behindert, uns darin schwächt, dieser aktuellen reaktionären Politik Widerstand zu leisten? Genau, also ich habe ja in den vorherigen Antworten auch tendenziell sozusagen darauf geantwortet, aber um zu synthetisieren, worum es sozusagen geht. Also ich stelle fest, als erstens sozusagen, dass die Aufspaltung der Einheitsfront von oben und von unten eine Begrenzung der Möglichkeiten von Einheitsfront ist, die nur dafür da ist, die Kämpfe zu gewinnen und revolutionäre Positionen unter Arbeiterinnen zu Mehrheitspositionen zu machen. Zweitens, Einheitsfront ist nicht dafür da, um jetzt die Parteivorstände zu loben oder denen sozusagen Legitimationen zu geben. Erstens, sie haben sozusagen die Legitimation von ihrer Basis. Wir können sie ja nicht überspringen. Die Basis ist ja organisiert, Arbeiterinnen haben ja politische Führungen, sie gehen ja auch wählen, sie gehen auch sozusagen zu diesen Aktivitäten. Deswegen sagen wir, bieten wir auch dadurch die Möglichkeit, dass sie reale Erfahrungen mit ihren politischen Führungen machen können. Drittens, Einheitsfront ist keine Wahltaktik, ist keine Koalition. Deswegen, also die Frage der Illusion könnte sich sozusagen stellen, wenn man das so ein Überbaukonzept sozusagen betrachten würde und nicht als Kampfaktion. Im Kampf werden die politischen Führungen sicherlich sozusagen in ihre Grenzen, Kollaborationen sozusagen mit dem bürgerlichen Regime, dass sie darüber nicht hinausgehen wollen, aufzeigen. Das ist auch eine Aufgabe von uns, sie an diese Grenze auch zu bringen, sozusagen mit dem Rücken an die Wand zu stellen. Aber die Frage ist sozusagen, ob man sozusagen das von Anfang an maximalistisch kategorisch ablehnt oder ob das sozusagen eine Frage der Politik ist. Politik ist für uns eine Frage der Kunst auch. Und es geht halt darum, dass wir im gemeinsamen Kampf mit den reformistischen Parteien den Zustand ausgehen, dass sie bereits politische Führungen haben und sie überwinden müssen und deswegen wir auch sozusagen dort Präsenz zeigen müssen. Sehr wichtig für die Einheitsfront, damit sie auch nicht sozusagen Überbauprojekt wird, die Räteorgane von Arbeiterinnen, also die sowjetischen Organe, die wir so bezeichnen, nämlich die Fabrikkomitees, die Versammlungen und die Doppelmachtstrukturen, sowohl im sozusagen Betrieb als auch sozusagen innerhalb der Gewerkschaft, weil das sind die Garantien auch, dass Arbeiterinnen sozusagen sich gegen reformistische Führungen auch durchsetzen können. Du hast gesagt, dass es sozusagen Fabrikverwaltung zu Kooperativismus, also Genossenschaft führen würde. Also wir haben eine Erfahrung, die ich sozusagen hier gerne kollektivieren würde, aus Argentinien 2001, als es hunderte sozusagen Betriebsschließungen gab im gesamten Land, angesichts der wirtschaftlichen Krise, kam es zu Fabrikbesetzungen vor. Und eine davon war die Keramikfabrik Sanon, die Arbeiterinnen erobert haben. Sie haben besetzt und dann die Produktion unter eigene Kontrolle genommen. Sie haben auch die Gewerkschaft sozusagen, in der Gewerkschaft die Führung übernommen. Was die Arbeiterinnen sozusagen seitdem machen, ist nicht sozusagen die Arbeiterinnen in den Kapitalismus, in den bürgerlichen Staat zu integrieren, sondern die Front der Arbeiterinnen und Linken, diese Wahlblock und die Partei Sozialistische Arbeiterinnen, die PTS, für sie sind das Leuchttürme. Möglichkeiten, wo die Arbeiterinnen sehen können, dass sie nicht unterwürfig sind, dass sie sozusagen auch Kämpfe gewinnen können, dass sie auch selber die Betriebe verwalten können. Die Kompetenz haben sie, die Kenntnisse haben sie, Metronomkenntnisse haben sie. Sie haben die politischen Möglichkeiten, die sozusagen Revolutionären ermöglichen müssen. Dann sagen wir, um sozusagen diesen Kooperativismus zu verhindern, dass es integriert wird in den kapitalistischen Staat. Die Bewusstseinsentwicklung ist anders. Sie läuft, wenn Arbeiterinnen in der Lage sind, eine Fabrik zu führen, dann sind sie in der Lage, ein Land zu führen. Wir haben nun uns ziemlich diszipliniert bisher an den Zeitplan gehalten. Das heißt, wir haben noch die Gelegenheit, dass beide Diskutantinnen hier auf dem Podium auch noch in einem Schlusswort entweder Aspekte, die in der Diskussion für Sie ein bisschen zu kurz gekommen sind, die noch auf den Nägeln brennen, adressieren können. Oder wenn jemand von euch noch einen feurigen Schlussappell ans Publikum hat, habt ihr beide jeweils noch ein paar Minuten Zeit. Dann würde ich erst für ein Abschlusswort an Fatima das Wort übergeben. Ja, ich würde kurz noch anknüpfen an ein, zwei Punkte. Einmal zur Wehrpflicht, um das einfach nur klarzustellen. Also wir wenden uns natürlich auch gegen die Wehrpflicht, aber wir gehen eben davon aus, dass wir beides gleichzeitig machen müssen. Also wir wenden uns gegen die Wehrpflicht, aber wir wollen uns auch damit beschäftigen, mit der Frage jetzt schon, wie stellen wir uns mit der Frage auf, Soldaten zu organisieren. Das müssen nicht rote Zellen sein, das muss einfach ein Gespräch darüber sein, dass die Bundeswehr sozusagen kein rotes Tuch oder sowas ist, sondern dass wir uns auch heute schon bewusst sind, dass auch diese Menschen, also Soldaten und Soldatinnen, Teil unserer Strategie sein müssen. Genau, und der andere Punkt, würde ich gerne noch mal was zu Besetzungen von Fabriken sagen. Mein Punkt war hier nicht, dass die Menschen, die die Fabriken besetzen, damit in das kapitalistische System im Bewusstsein integriert sind, sondern mein Punkt ist, dass sie dann Teil einer Genossenschaft ist, die genauso wie alle anderen Betriebe im Kapitalismus erstmal irgendwie überleben müssen. Das heißt, die haben ja keine wirkliche Mitbestimmung oder keine wirkliche Freiheit zu planen, wie es im Sozialismus wäre, weil sie ja immer noch dem Marktgesetz gehorchen müssen. Und mein Punkt ist, ja, wir brauchen diese Arbeiterräte. Das ist ja genau die Zielsetzung sozusagen von unserer Einheitsfront von unten. Aber dass wir eben davon ausgehen, dass man das in den Betrieben, so wie sie sind, organisieren müssen, damit man auch miteinander überbetrieblich kämpfen kann. Also das heißt, die Frage ist ja, gegen wen würden denn diese Kollegen, Kolleginnen in den besetzten Fabriken streiken? Also wir sehen das einfach nicht als den strategischen Weg zur Revolution. Genau, jetzt noch kurz zu meinem Abschluss, so lang wird der gar nicht nämlich. Ich denke, die Frage, mit der wir uns an das Publikum auch richten wollen, ist, die ihr einfach für euch mitnehmen solltet, ist, welche Praxis trägt zur Bewusstseinssteigerung und Selbstorganisierung und Kampferfahrung der Arbeiterklasse? Und welche Erfahrung trägt zu Illusion und Schwammigkeit bei? Also welche Orientierung erfüllt eben diese oder diese Kriterien, dass ihr das für euch im Alltag prüft und eben so eure Taktik und eure Praxis auf die Strategie ausrichtet, die wir brauchen? Und wir denken eben, was wir brauchen, sind unabhängige Massenorganisationen und dass wir darauf auch unsere komplette Stärke, unseren kompletten Fokus legen und darin zu kämpfen gegen Einflüsse, die eben dagegen sprechen. Und das können wir auch nur machen, indem wir gleichzeitig eine Kaderpartei aufbauen. Das eine geht nicht ohne das andere. Und damit schließe ich auch mit unserem Motto sozusagen Klarheit, Einheit, Organisation. Baran, hast du denn auch noch etwas, das du zum Abschluss unserer Diskussion heute dem Publikum gerne noch unbedingt sagen wollen würdest? Ich habe nur das Letzte gehört, was du gesagt hast, aber wir waren ja vorbereitet. Also was ich dem Publikum geben würde, erstens Antwort auf deine Bemerkung, wogegen die Arbeiterinnen streiken würden, wenn sie Fabrik besetzen, Solidaritätsstreiks zum Beispiel mit den anderen Arbeiterinnen aus anderen Betrieben gegen Schließungen oder zu politischen Kämpfen haben. Auch. Das sind reale Beispiele und Erfahrungen, die das politische Bewusstsein von Syndikalismus zu revolutionären Volkstribun, wie Lenin das sozusagen mal bezeichnet hat, herbeiführen kann. Und daran sozusagen sind wir orientiert. Anhand dieser Erfahrungen der Arbeiterinnenkontrolle auf Industrie, dass wir auch einerseits zeigen können, dass Arbeiterinnen ihre sozusagen Klassenunabhängigkeit brauchen und auch selber anführen können und ihre sowjetische Strukturen brauchen und andererseits bis dahin sozusagen sich nicht im ökonomischen sozusagen Bereich festzulegen. Damit es sozusagen auch nicht zu einer Genossenschaft sich entwickelt, haben die Genossinnen auch die Kampagne der Verstaatlichung und der Arbeiterinnenkontrolle, was sozusagen also vom Funktionär eine andere Ebene ist. Das ist die erste Frage. Zweite Frage, Wehrpflicht. Also Schulstreik würde ich sagen, dass es sehr wichtig ist, dass wir den Schulstreik ausbauen. Der nächste sozusagen Streik ist ja am 5. März. Es gibt ja gewisse sozusagen Koordinierungsinstanzen an den Schulen. Und es ist nicht alles sozusagen in parteiischer Hand von sozusagen Reformisten oder so, sondern ganz viele Organisierte sind auch da, die eigentlich wissen, dass Bundeswehr eine Kriegsmaschinerie ist und nicht Teil davon sein wollen und sich sozusagen einsetzen, um diesen Angriff abzuwehren. Ich kann nur sagen, dass es sehr wichtig ist, in Betrieben, in den Schulen, auch Universitäten, Aktionskomitees aufzubauen, um sozusagen diesen Kampf gegen Militarisierung, Aspekt davon ist Wehrpflicht, erfolgreich zu führen. Es zu gießen, nochmal sozusagen um zu erinnern, es ist sehr wichtig, dass wir auch an Blockaden teilnehmen gegen AfD, um sozusagen diese antifaschistischen Erfahrungen nicht dem Reformismus zu überlassen, weil das schlussfolgern würde, dass der Reformismus sowieso sozusagen einen Antifaschismus ausüben würde, aber der, weil er ja sozusagen Illusionen schürt, müssen wir auch sozusagen vor Ort sein, um diesen Feind der Arbeiterinnen und Migrantinnen, der Frauen zu bekämpfen, nämlich die AfD. Und ich glaube, wenn es dabei sozusagen Mobilisierung gibt, in Gießen, nächstes in Erfurt, dass es wichtig ist, sozusagen an der Mobi sich zu beteiligen, ohne jetzt politische Kritiken schlucken zu müssen, weil das wäre auch nicht unser Verständnis von Einheitsfront. Wir stellen unsere Kritiken nicht zurück, sondern bringen sozusagen an die Oberfläche dadurch, dass diese Plattform sozusagen entsteht. Und dass wir auch eine antiimperialistische Front brauchen, ganz wichtig, nicht nur wegen Venezuela, also sehr wichtig, dass in Solidarität mit Venezuela stattfindet, aber Trump will nicht aufhören, er will auch Kuba angreifen und ich denke, dass weil die NATO gerade auch so Risse hat in sich, und dass die andere Seite, Trumps Seite, aggressiv ist, aber trotzdem sehr viele Schwächen hat. Allein wie diese militärische Operation durchgeführt wurde, zeigt sozusagen die Schwächen davon. Dürfen wir nicht in den Pessimismus fallen, sondern die Aufgabe wahrnehmen, dass die reformistischen Führungen versuchen, uns in die Wahlurnen zu kanalisieren und den Rückzug, den sie gerade vornehmen, zu akzeptieren. Wir müssen den Rückzug aufhalten und die Kräfte für die Abwehr umgruppieren. Das ist die wichtige Aufgabe, die mit konkreten Kämpfen sozusagen uns ganz viel weiterbringen würde. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon einmal an beide Teilnehmerinnen für die Diskussion. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Publikumsdiskussion. Das heißt, wenn ihr Fragen, Kritik, Ergänzung an Baran oder Fatima habt, könnt ihr jetzt noch melden. Ich glaube, da wird dann wahrscheinlich jemand mit einem Mikro durch den Saal gehen. Genau. Also man kann sich ab jetzt melden, wenn ihr Fragen, Kritik, Anmerkungen habt. Ich sehe ganz hinten schon eine Wortmeldung. Ungefähr. Ich glaube, vorgesehen ist eine Minute, oder? Deswegen an der Stelle auch nochmal ganz kurz die Anmerkung, weil wir für Podiumsdiskussionen auch nur relativ begrenzt Zeit haben, würde ich nochmal darum bitten, sich in Fragen oder Anmerkungen kurz zu fassen, nach Möglichkeit nicht länger als so 2 Minuten zu reden. Ich habe gehört, dass die Politik der Einheitsfront auch dazu dienen soll, sozusagen als radikalere Partei die nicht radikaleren Parteien sozusagen zu entlarven, indem man halt radikale Vorschläge macht und die halt von den anderen Bündnispartnern dann abgelehnt werden. Und ich wollte fragen, wie das gesehen wird von den, ja. Sollen wir es denn so machen, dass wir ein paar Fragen sammeln, oder wollt ihr lieber, dass wir eine Frage nach der anderen beantworten? Ich würde vorschlagen, wir sammeln vielleicht 3 Fragen oder so erstmal, dass die Leute ein bisschen Notizen machen können. Ich sehe jetzt hinten schon mehrere Hände, aber es hatte sich vorher schon dort vorne jemand gemeldet. Ich glaube, du. Genau. Da vorne war deine nächste Wortmeldung. Kriegst du Leute das Mikro? Meine Frage wäre, wie man, also konkret an Klasse gegen Klasse, wie man weiterhin als unabhängige Organisation der Arbeiterklasse erscheinen kann, wenn man aber dann doch in Organisationsbündnisse auch mit bürgerlichen Kräften geht, dann auf beispielsweise Demonstrationen unter deren Banner wahrgenommen wird, wo man ja große Teile der Arbeiterklasse, die sich eben nicht mit diesen ja, reformistischen bürgerlichen Organisationen identifizieren, wie man die dann noch erreichen will und wie man denen dann schlüssig erklären will, dass man das eigentlich nur gemacht hat, um sie zu entlarven. Dann waren ganz hinten noch 2 Leute, die gemeldet haben. Ich glaube, der Mensch, der gerade vor hinten gerade die Hand ausstreckt, war zuerst, wenn ich richtig gesehen habe. Ich glaube, ganz hinten am Ausgang. Also ich versuche mich so kurz wie möglich zu fassen. Ich möchte einfach nur sagen, die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man den Klassenkampf vorantreiben will, macht man das mit Organisationen, die dazu in der Lage sind? Die Frage, die auch von Klasse gegen Klasse aufkam, war, PDL dazu motivieren, gegen den Krieg zu kämpfen. Wollen die das überhaupt? Ich würde sagen, nein. Und das ist der Punkt, den ich sagen will. Massenorganisationen sind im Interesse der Arbeiterklasse. Und mit denen geht das tendenziell. Die machen es nicht unbedingt. Aber die PDL, wenn man die sich mal anguckt, da werden ja nicht mal Leute rausgeworfen, die jetzt schon den Krieg unterstützen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, ganz kurz, und zwar würde ich sagen, man schachert da Sachen zusammen. Ja, man soll Leute anspornen, was zu ändern in der PDL. Und ich hoffe auch, das funktioniert. Ich glaube es nicht. Aber die Sache, die ich betonen will, ist, es geht auch darum, welchen Anspruch hat man denn? Und ja, wir haben den Anspruch, also man hat den Anspruch, eine Partei zu sein, kommunistische Partei zu sein, die Antworten hat und nicht eine Partei zu machen, die sich bis heute nicht entscheiden kann, ob das ein Völkermord ist oder nicht. Und die irgendwie zu beeinflussen. Das will ich in den Raum werfen. Dann haben wir jetzt schon mal 3 Fragen zusammen. Hier auf dem Podium würde ich dann erstmal fragen, Fatima, Baran, wer von euch will denn zuerst was zu den Fragen sagen? Brennt euch denn was unter den Nägeln? Okay, dann fang du mal an. Okay, dann beginne ich. Also ich fühle mich auch bei allen Fragen angesprochen. Okay, die erste Frage ist, ob es sozusagen überhaupt die Organisationsunabhängigkeit bewahren kann, wenn man in Bündnisse geht mit den reformistischen Kräften, die ja, also deren politische Führung zumindest verschmolzen ist mit dem imperialistischen sozusagen Regime. Die Frage ist nur im Kampf aufzustellen. Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Also um zu zeigen, dass wir schon konkret vor Basis der reformistischen Parteien unabhängig bleiben können und sie an ihre Grenze führen können. 2013, die Geflüchteten haben Gewerkschaftshaus in München besetzt. Nach einem Einmarsch und auf der Suche nach Schutz von Polizeigewalt. Als sie einmal hier, also reingegangen sind in Gewerkschaftshaus und gesagt haben, wir bleiben hier und wir wollen noch Mitglieder werden und es muss Skandal sein, wenn Gewerkschaften zulassen, dass Geflüchteten abgeschoben werden. Wir waren dabei, weil Geflüchteten für uns sozusagen Teil der Arbeiterinnenklasse sind, unterdrückte und entrechtete Schicht. Die Gewerkschaftsbürokratie und reformistischen Parteien haben gesagt, oh, was soll das? Die letzten, die hier im Gewerkschaftshaus besetzt haben, das waren die Nazis. Wie könnt ihr sozusagen zulassen, dass die Geflüchteten hier unser Haus besetzen? Und indem wir sozusagen die politische Diskussion geführt haben, Versammlungen organisiert haben, ist es am Ende zustande gekommen, dass die Geflüchteten dort bleiben und Gewerkschaftsmitglieder werden. Also, wir waren nicht unterwürfig, wir waren ziemlich unabhängig, souverän, weil wir Forderungen hatten und weil wir nicht sozusagen persönlich gegenüber Gewerkschaftsbürokratie auf der Suche nach Diplomatie waren, sondern politischen Kampf. Und wir wissen, dass sie Schwächen haben, dass sozusagen sie nicht sofort sozusagen selbst ihre Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Basis entsprechen können, was heißt, den Forderungen von Revolutionären nachzukommen. Deswegen denke ich, dass es eine kategorische Ablehnung undialektisch ist. Und man muss sozusagen schon diesen politischen Prozess ermöglichen, der natürlich nur von sozusagen Unabhängigkeit und eigenen Organe von Arbeiterinnen geführt werden kann. Zweitens, PDL unterstützt Völkermord und was soll der Scheiß, dass man dort sozusagen sucht? Ja, aber das ist zu einseitig. Die Linkspartei war auch die Partei, die größte Mobilisierung zum Beispiel gegen den Genozid in Gaza mitgetragen hat, zusammen für Gaza. Also wie kam es zustande? Nicht wegen der Großzügigkeit von der Parteiführung, die hat gezittert. Ines Schwertner hat sich nicht getraut, auf der Bühne zu sprechen, sondern dass die Kräfte innerhalb und außerhalb der Linkspartei zusammen agiert haben, um die Linkspartei zu einer Entscheidung zu drängen, die sie nicht haben will und wahrscheinlich auch bereut, deswegen noch nicht wiederholt. Aber das ist am Ende dieser Geschichte, sind wir nicht diejenigen, die unterwürfig sind. Dann danke schon mal, Baran. Magst du denn auch noch zu den Fragen, die wir jetzt bisher haben, auch noch was ergänzen oder anmerken? Ganz kurz dazwischen als Orga-Ansage, genau hier vorne bin ich, alle Leute, die Redebeiträge machen wollen, ich schlage vor, dass wir den Modus ändern und ich renne nicht mehr hier auf und ab, sondern ihr kommt hier vor und stellt euch an, weil dann haben wir auch eine Reihenfolge, wo wir wissen, wer zuerst da war und wir sparen uns Zeit und haben mehr Zeit für Inhalt. So, dann drei Fragen, die wir jetzt schon haben. Magst du denn auch noch was sagen? Hast du denn auch noch was anzumerken dazu? Okay, hallo. Alles sehr aufregend. Ich würde kurz was ergänzen tatsächlich. Weil ich finde, gerade das Beispiel Gaza ist eigentlich ein Beispiel, was genau, glaube ich, den Punkt zeigt, auf den wir hinaus wollen. Weil ja, die Partei Die Linke hat zwei riesige Demos organisiert, das ist schon klar. Aber gleichzeitig haben sie eben in ihrem Programm die Existenzberechtigung Israels, Palästina-aktive Dinger, Aktivisten ausgeschlossen und so weiter. Also das ist genau das, was wir meinen. Die haben eben dieses Feigenblatt und auf der anderen Seite tragen sie ja trotzdem dann auch die Politik des deutschen Staats, mit der eben diese Complicity hat in der Unterstützung Israels. Und genau da darf man nicht mitmachen, weil man sich dann in diese schwammigen Gewässer begibt. Also nur dazu, den Rest lasse ich mal so stehen. Dann würde ich sagen, wir machen mit den nächsten drei Fragen weiter und wir haben ja ein bisschen später angefangen, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Drei Fragen schaffen wir auf jeden Fall noch und ich glaube wahrscheinlich auch noch eine Fragerunde danach. Ja, hallo, vielen Dank für euch, an euch auf jeden Fall, dass ihr hier seid und diese Diskussion führt. Ich habe jetzt nochmal einen Punkt zur Einheitsfront ganz konkret, weil Baran, du hattest gesagt, das Ziel der Einheitsfront ist die Erfüllung der Forderungen. Und das scheint mir schon den wesentlichen Unterschied eigentlich zu machen zu unserem Verständnis als KP, nämlich zu sagen, das Ziel ist die Bewusstseinsbildung darüber, dass der Kapitalismus gestürzt werden muss. Warum mache ich da den Unterschied? Du hast auch gesagt, es gibt einen Zusammenhang mit der Bewusstseinsbildung, aber du hast es immer nur formuliert in Bezug auf die eigene Stärke kennenlernen. Aber es ist nicht nur die Frage der eigenen Stärke, die Arbeiterklasse kennenlernen muss, sondern auch, wer ist Freund und wer ist Feind. Und ich überspitze jetzt mal ein bisschen. Ab welchem Punkt macht KGK dann an welchem historischen Moment in der revolutionären Situation oder wann macht sie den Unterschied und sagt, nee, jetzt gehen wir nicht mehr das Risiko mit der Einheitsfront mit allen ein und kann passieren, weil ihr schreibt in euren Texten, entweder das Ergebnis ist, man kann sie entlarven, weil sie haben einen in die Niederlage geführt oder sie haben tatsächlich die Einheitsfront vorangebracht und den Kampf der Arbeiterklasse vorangebracht. Wann geht ihr dieses Risiko nicht mehr ein? Also würdet ihr riskieren, dass die Revolution stattfindet und ihr sagt, Bündnis mit allen Kräften, die dafür sind und danach kommt der Dolchstoß, sage ich mal, von der Linkspartei oder wem auch immer, ja? Und ihr sagt, ja, jetzt können wir sie entlarven, ja, in einer revolutionären Situation. Also das finde ich schon sehr problematisch, muss ich sagen, wenn ich das so verstehe. Und am Ende führt es dazu, dass auch die Niederlage von der Arbeiterklasse falsch verstanden wird. Die Niederlage im konkreten Kampf. Wir sagen nicht, es ist egal, ob der Kampf gewonnen wird oder nicht. Aber wir versuchen mit allem keine Illusionen zu schüren. Das heißt, wenn eine Niederlage passiert, kann das auch zur Bewusstseinsbildung beitragen, kann dazu führen, dass die Kolleginnen und Kollegen verstanden haben, ja, es geht nicht so einfach, wir müssen weiterkämpfen, wir müssen uns besser organisieren, wir müssen uns besser vorbereiten auf den nächsten Kampf. Und bei euch scheint es dann so, wenn ihr sagt, mit allen Kräften kann man das zusammen machen, das ist schon das Ziel der Einheitsfront, ist den unmittelbaren Kampf zu gewinnen, Deutsche Wohnen enteignen zum Beispiel, meine ich mal. Offensichtlich ist es eine Niederlage jetzt im Nachhinein, auch wenn man es geschafft hat, manche von euch kennen es wahrscheinlich, man hat einen Bürgerentscheid geschafft oder Volksentscheid dazu, dass Deutsche Wohnen, diese Immobilienkonzern enteignet werden soll. Das ist nie passiert bis heute. Natürlich, warum? Weil die Linkspartei das irgendwo auf die lange Bank geschoben hat. Genau, ja, vielleicht so viel von mir. Ja, also das tut mir jetzt ein bisschen leid, dass alle auf unserem Gast rumhacken, aber ich werde jetzt mal hier damit weitermachen direkt. Sorry, kann man nicht ändern. Also, es gibt doch zum Thema der AfD meiner Meinung nach ein falsches Dilemma, was die Bourgeoisie, was der bürgerliche Diskurs in die Welt setzt und aufstellt. Nämlich den Gegensatz zwischen dem Faschismus der extremen Rechten auf der einen Seite, dem Liberalismus, den Demokraten, der Front der Anständigen oder wie auch immer auf der anderen Seite. Würde mich interessieren, ob ihr das auch so seht, dass das das zentrale falsche Dilemma ist. Zum Beispiel in der Polarisierung zwischen Grünen und AfD, die wir vor ein paar Jahren sehr stark gesehen haben, inzwischen eher auch vielleicht zwischen Linkspartei und AfD. Aber das Entscheidende ist doch, es sind die sogenannten demokratischen Parteien, die mit ihrer Politik den Nährboden schaffen, auf den die AfD wächst, die Grundlage schaffen, dass die AfD groß geworden ist. Man muss ja nur mal gucken, in welchen Wahlkreisen oder wo, in welchen Städten die AfD im Osten zum Beispiel so stark ist. Und welche Partei war eigentlich vor 15 Jahren stark da? Die Linkspartei, ja. Also das ist doch kein Zufall, sondern da gibt es doch einen kausalen Zusammenhang. Und ich finde, dass ihr mit eurer Linie zu diesen Protesten, ob man da jetzt hingeht, um mit den Leuten zu reden oder nicht, das ist gar nicht mein Punkt, so ob das so wichtig ist. Aber diese unkritische Unterstützung solcher Proteste, das halte ich für ein großes Problem, weil man dieses falsche Dilemma damit reproduziert und eigentlich diesen bürgerlichen Diskurs, von dem am Ende beide Seiten, das heißt auch die Faschisten oder Rechten, extremen Rechten, profitieren, damit reproduziert. Zweiter Punkt zu den Übergangsforderungen. Ja. Ich würde darum bitten, einen zweiten Punkt dann möglichst kurz zu fassen, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Ich versuch's, ja. Also man kann ja alle möglichen Forderungen aufstellen, die schön klingen. Aber was bei diesen Übergangsprogrammen, den ja sozusagen alle Trotzkisten oder die meisten irgendwie, was sie benutzen, außen vor bleibt, ist eigentlich immer die Frage der Staatsmacht. Welche Klasse hat eigentlich die Macht? Man kann Verstaatlichungen fordern, man kann Arbeiterkontrolle über Betriebe fordern und so weiter. Aber die Frage ist doch, was ist der Klassencharakter dieser Verstaatlichung, was ist der Klassencharakter dieser Arbeiterkontrolle? Man kann das doch nicht loslösen von der Gesamtheit der gesellschaftlichen Beziehungen. Wenn jetzt Arbeiter irgendwie einen Betrieb verwalten, aber der Betrieb läuft weiter kapitalistisch in einem kapitalistischen Markt, und welche Klasse hat die Macht in der Ökonomie und im Staat? Das ist eine Frage, die kann man nicht umgehen. Aber wenn man die umgeht, dann schafft man Illusionen. Und warum sind Illusionen so fatal? Illusionen sind deshalb so fatal, weil sie im entscheidenden Augenblick des Klassenkampfes immer wieder die Arbeiterklasse verwundbar machen für die Integrationsstrategien des Kapitals und in die Niederlage führen. Danke. Okay, eine Frage, die mich auch schon bei der früheren Debatte, wo auch die Linke dabei war, die mir gefehlt hatte, die ja eigentlich unmittelbar damit verbunden ist, mit der Frage, welche Taktik ist denn gerade wichtig, ist ja die Frage, was ist überhaupt Revolution? Also was verstehen wir darunter und damit natürlich auch was Sozialismus? Und ich glaube, beim Thema Sozialismus, da sind wir uns auch alle eigentlich einig, ich möchte da nicht drauf eingehen, aber zur Frage Revolution, ist Revolution einfach nur, wenn ich irgendwie ganz viele Arbeiter, ich möchte mich als Arbeiterklasse definieren, wenn ich jetzt ganz viele Arbeiter davon überzeuge, was ich sage, das ist gut, was ich sage, und wenn du das gut findest, dann finde mich gut und dann am besten wählst für mich und dann ende ich ja in dieser Logik, ende ich ja bei der Linkspartei so, die ja ganz explizit keine revolutionäre Partei ist. Erfurter Programm lässt grüßen. Revolution ist doch, das wissen wir auch historisch, das kann auch, hat sich teilweise auch lokal ergeben, wo sich Räte, Republiken lokal ergeben haben, die sich dann ausgeweitet haben. Also Räte werden ja von den Arbeiterklassen, von den Arbeitern in ihren Betrieben, in Zellen und so weiter organisiert. Das ist nicht diese Arbeiter, auch damals 1917 als klassisches Beispiel, aber auch Revolutionen danach, da waren viele Leute, die haben ganz absurde Meinungen gehabt und waren auch ganz spirituell noch drauf, wie es halt damals üblich war. Aber diese Leute haben eine Revolution gemacht. Es geht nicht darum, irgendwie seine Meinung irgendwie ganz groß zu machen. Das ist natürlich auch Teil dessen, davon wird man nicht, daran kommt man nicht vorbei. Aber es geht eben nicht darum, einfach nur irgendwie viele Leute für sich zu begeistern. So, die Partei der Arbeit kann nicht einfach eine Partei der Wählerschaft irgendwie organisieren. So in Kürze. Dann haben wir jetzt wieder drei Fragen zusammen. Ich denke, da Baran ja in mehreren Fragen wieder direkt adressiert wurde, macht Sinn, wenn Baran dann erstmal anfängt mit der Beantwortung. Moment. Okay, jetzt geht's. Okay, neue Runde. Welche historischen Erfahrungen, also die erste Frage, wann wäre sozusagen der Zeitpunkt, dass man aus der Einheitsfront aussteigt oder gar nicht sozusagen erprobt? Historisch könnte ich euch sozusagen empfehlen, die Erfahrung von Anglo-Sächsischen Komitee sozusagen damit sich zu beschäftigen. Jetzt kann ich das sozusagen nur droppen. Das war eine Phase, wo sozusagen die britische Seite den Generalstreik sozusagen abgelehnt hat und deswegen es nicht mehr Einheitsfront im Kampf möglich war und Ausstieg notwendig wäre, aber sozusagen noch darauf sozusagen beharrt wurde. Weitere Beispiele, ich würde schon sagen, dass allein, dass der Kapp-Putsch geschlagen werden konnte, ist der Einheitsfront zu danken, dass sozusagen diese Maximierung der Schlagkraft von Arbeiterinnen, Putschisten bekämpfen konnten und die deren strategische, militärische sozusagen Feldzüge blockieren konnten. Und wenn, sagen wir mal, Linkspartei eine sozialchauvinistische Forderung unterstützen würde und sagen würde, ja, lass uns mal auf dieser Ebene Einheitsfront machen, was Spaltungen innerhalb der Arbeiterinnenklasse produzieren würde. Ich weiß nicht, wie viele von euch zum Beispiel Inländerprimat Bescheid wissen. Das war damals, als deutsche Gewerkschaftsbürokratie bei Ankommen von Gastarbeiterinnen vereinbart hat, so zuerst die Arbeiterinnen, deutschen Arbeiterinnen, so. Wir würden nicht auf dieser Grundlage Einheitsfront machen, weil das sozusagen sozialdemagogische, chauvinistische, spalterische sozusagen Forderung ist, der wir nicht zustimmen. Oder Sarah Wagenknecht sozusagen migrationsfeindlichen Aussagen. Aber wenn es gegen Militarisierung eine Aufstellung gibt und BSW sozusagen ihre Betriebe, betriebliche sozusagen Einfluss auch im Gang setzt, um den Kampf sozusagen für elementare Lebensinteressen von Arbeiterinnen zu tragen, BSW, Linkspartei, also und auch sozusagen Gewerkschaftsbürokratie, dann ja, müsste man sozusagen diese Kämpfe, Abwehrkämpfe auch führen. Und wie es sich sozusagen danach entwickelt, also die strategische Umwandlung von Defensive in die Offensive, Das ist sozusagen nicht allein mit Gegebenheiten der Einheitsfront zu erklären, sondern das ist ja, was ich sagen möchte, Programm, Strategie, taktische sozusagen Flexibilität, Kühnheit vom Revolutionären ist entscheidend, um sozusagen in diesen Zwischenphasen weder Abenteuertum noch sozusagen Opportunismus, Anpassertum zu praktizieren. Die Geschichte ist voll von solchen Erfahrungen. Natürlich hat die Linkspartei Verantwortung am Aufstieg der AfD. Es wäre ja nur verblendet, wenn man sozusagen die Entwicklung im Ostdeutschland nicht sozusagen so interpretieren würde. Das heißt nicht, also ich kann auch sagen, dass es bei uns auf der Webseite ganz viele Kritiken gibt, was die Linkspartei für Verantwortungen hat am Aufstieg der AfD, also wir schreiben darüber. Die Sache ist halt, ist es für uns Grund genug, um jegliche Arbeit sozusagen mit der politischen Führung der Linkspartei für erledigt zu halten? Lenin sagte, ich glaube im linken Radikalismus, dass was für uns erledigt scheint, muss nicht unbedingt für die Massen erledigt sein. Ich sehe, dass im Maximalismus sozusagen diese kategorische Ablehnung enthalten ist, was man für sich selbst sozusagen erledigt betrachtet, auch für die Massen sozusagen erledigt zu sein betrachtet. Deswegen, also für uns gibt es gar kein Problem, Linkspartei auch öffentlich zu kritisieren, wenn wir gleichzeitig Einheitsfront machen und wenn wir merken, dass sozusagen es zum Selbstzweck wird, zu sozusagen, oder zu Interessen von Arbeiterinnen, also nicht zugunsten von Interessen von Arbeiterinnen sich entwickelt, da muss man auch sozusagen aussteigen. Wir sind keine Einheitsfront-Fetischisten. Das ist eine Frage sozusagen, um Kämpfe richtig führen zu können. Erstmal. Und wir waren nicht in Gießen unkritisch unterwegs. Also nehme ich nicht an, weil wir haben schon auch Artikel geschrieben darüber, also auch unsere Bilanz vorgestellt. Als wir auch hingefahren sind, haben wir auch geschrieben, wie eigentlich diese Mobilisierung hätte organisiert werden müssen und danach auch kritische Vorschläge gemacht. Aber wie gesagt, also für uns ist das kein Grund, nicht Teil davon zu sein, die Mobilisierung in Erfurt sozusagen mit vorzubereiten. Dann würde ich dir auch nochmal die Gelegenheit geben, nochmal kurz ein paar Anmerkungen zu machen zu dem, was jetzt noch gefragt wurde, zu dem, was Baren auch noch geantwortet hat darauf. Ja, kurz, der eine Punkt zum Kaputsch. Also ich glaube eigentlich gerade die 20er Jahre in Deutschland zeigen halt eigentlich sehr deutlich. Ja. Ja, also ich glaube, zum Kaputsch gerade die 20er Jahre in Deutschland zeigen sehr deutlich, dass gerade dann ein Organisationsbündnis mit der SPD von oben nicht die Lösung gewesen ist. Und gerade die SPD, das habe ich ja auch schon erwähnt, hat eben immer wieder entweder als Teile der Regierung gerade diese bewaffneten Arbeiter wieder niedergeschlagen oder eben der sozialdemokratisch dominierte ADG. Also nein, der Gewerkschaftsbund, Alldeutsche Gewerkschaftsbund, der hat eben versucht, diese Streiks zu niederzuschlagen. Also gerade dann war ja die Einheitsfront von unten wichtig. Weil, wie wäre es denn gewesen, wenn die KPD sich hingestellt hätte neben die SPD und dann daneben gestanden hätte im Bündnis, während die Arbeiter da niedergeschossen wären. Also das ist ja, genau, erklärt sich, glaube ich, selbst. Genau, und vielleicht noch zum linken Radikalismus. Also ich würde sagen, dass Lenin im linken Radikalismus sich ja gegen so ein Sektierertum und gegen eine Isoliertheit der Kommunisten gewendet hat. Und was er ja gesagt hat, ist, geht in die Gewerkschaften, geht in die Massenorganisationen, geht dorthin und diskutiert mit den Menschen und isoliert euch nicht davon. Und ich denke, so von daher, in dem Sinne darf man nicht die Arbeiterklasse als erledigt sehen, sondern muss eben weiter dahin gehen. Und ich glaube, so, das ist ja eben gerade der Punkt. Von daher würde ich jetzt dieses Zitat mit dem erledigt nicht auf die Linkspartei beziehen, sondern eben gerade als Aufruf verstehen, in die unabhängigen Massenorganisationen zu gehen und diese halt weiter zu stärken und unabhängiger zu machen. Wir haben jetzt noch so 10 bis 15 Minuten. Nachdem, was ich sehe, in der Schlange stehen jetzt aktuell noch 4 Leute. Also ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht die 4 Leute, die da stehen, noch dran nehmen, aber mit der Bitte, dass die 4 versuchen, sich so kurz wie nur irgendwie möglich zu halten, vielleicht 2, 3 Sätze sagen, dass hier auf dem Podium noch kurz eine Reaktion drauf stattfinden kann. Ja, ich gebe mir Mühe. Und zwar habe ich eine Frage. Am Anfang der Diskussion ging es ein bisschen um das Verhältnis zur Bundeswehr und zur Wehrpflicht und so weiter. Und ich glaube, Baran hat die Formulierung gewählt, wenn die Wehrpflicht kommt, muss man die Bundeswehr noch einmal anders beurteilen. Nicht, dass da nicht was dran wäre, aber selbst wenn die Wehrpflicht jetzt doch nicht kommen sollte, was wünschenswert wäre, wäre es doch, glaube ich, trotzdem eine denkbar schlechte Ausgangssituation, wenn es weiterhin so ist, dass der überwiegende Großteil der Bewaffneten in der BRD, also bestenfalls auf CDU-Linie ist und wenn nicht sogar stramme Nazis. Also das ist doch, also das ist kein Zustand, der wünschenswert ist und den man erhalten sollte. Und ich glaube, das tut man aber, wenn man die Bundeswehr so liegen lässt und so sich da so vor ekelt. Ich versuche es auch mal kurz zu halten. Ich fange aber mal mit einer Frage an. Genossen und Genossinnen, warum sollten wir uns eigentlich damit bemühen, Appelle an die Sozialdemokratie zu machen? Die Masse unserer Klasse befindet sich gerade und arbeitet und stirbt am Arbeitsplatz. Unsere Aufgabe ist es, diese zu organisieren und Schritt für Schritt selbst zu ermächtigen, um dann tatsächlich auch die Revolution vorbereiten zu können. Aus dem Grund sollte unsere Aufgabe sein, die lebende Hoffnungslosigkeit, die derzeit herrscht, tatsächlich in eine Zukunft zu verwandeln, für der wir alle leben können. Danke. Ja, ich muss noch mal was zu Gießen sagen, weil das meines Erachtens ein lehrreiches Beispiel gewesen ist. Also ich selber bin 9 Stunden lang in Gießen gewesen, um zu versuchen, den Gründungsparteitag der AfD-Jugend zu verhindern. Und ich bin der Meinung, dass das Ganze als ein Desaster zu bezeichnen ist, weil tatsächlich die Leute, die dorthin gefahren sind, die, man weiß nicht genau wie viele, aber es waren mehrere 10.000, die Erfahrung gemacht haben, mit Leichtigkeit, relativer Leichtigkeit von der Polizei dazu gebracht zu werden, brav und schön auf der Ostseite der Lahn zu bleiben, während auf der Westseite der Lahn hinter 3 blockierten Brücken, was zum so und so vielten Mal in Gießen übrigens passiert ist, das war alles abzusehen, dass das genauso laufen wird, der AfD-Jugendpartei da stattfand. Das war alles vorher klar, dass das so laufen wird. Und der Deutsche Gewerkschaftsbund hat eine ganz bestimmte Rolle dabei gespielt. Er hat versucht, löblicherweise einen Demonstrationsort anzumelden, auf dem es möglich gewesen wäre, tatsächlich bis zu dem Gebäude, um das es ging, wo der Gründungsparteitag stattfand, anzumelden. Er ist relativ kurz, bevor die ganze Veranstaltung losgehen sollte, von der Polizei zurückgepfiffen worden. Er hat versucht, dann zu verhandeln. Er hat sich darauf eingelassen, eben doch auf der Antifa-Seite der Lahn zu bleiben. Und er hat das im Grunde auch verteidigt, dass das so sein muss. Und viele, viele Menschen haben das mitgemacht und haben das im Chor mit Widersetzen zusammen als einen großen Erfolg gefeiert. Das ist das Ergebnis dieses Tages gewesen. Und alles andere ist aus meiner Sicht illusionär. Und ich frage mich, was daran in irgendeiner Weise positiv sein soll. Vielen Dank. Ja, danke. Ich mag 2 Sachen sagen, kurz an den Genossen, der gerade geredet hat. Ich war selbst auch in Gießen. Wir waren dort mit Genossinnen auch von der Linksjugend Solid zum Beispiel und es war notwendig, dass wir dort waren und auch die Forderungen gestellt haben, an die Parteiführung gemeinsam dorthin zu gehen. Wir haben uns selbst mit Wasserwerfer, Pfefferspray und so weiter einsprühen lassen, aber es war eben notwendig und ich finde es ein bisschen frech, da sich hinzustellen und sagen, dass es ein komplettes Desaster war. Das ist das eine. Zum anderen, das zweite sehr, sehr, sehr kurz zu halten. Eine Frage zu Venezuela. Wie kann eine Einheitsfrontpolitik dazu dienen, dass das Proletariat eine eigene Position entwickelt und sich nicht etwa an China, an Russland anpasst? Oder wie ist dann auch euer Verhältnis zum Beispiel zu Maduro? Danke. Baran, ich habe auch kritische Anmerkungen. Ich finde es aber gut, dass du hier bist, damit wir diese Fragen klären können, weil sie wichtig sind. Ich bin Gewerkschafter in einem Großbetrieb und will auch ein bisschen meine Erfahrung einbringen. Wenn es darum geht, möglichst viele Menschen für eine Demonstration zu mobilisieren, denke ich, können wir auch genauso die CDU als eine Arbeiterpartei betrachten, weil auch dort viele lohnabhängige Mitglieder sind. Du hast ja gesagt, es geht auch darum, dass die in den Gewerkschaften verankert sind. SPD und Linke haben einige Hauptamtliche, haben auch einige Menschen in Betrieben. Aber wenn man jetzt mit den Führungen zusammenarbeitet und die zu einer Demonstration aufrufen, sind meine Kollegen, mit denen ich konkret zu tun habe, dann nicht auf der Straße. Das sind nicht diejenigen, die dann von ihnen angeführt werden. Also das sind keine wirklichen Organisationsstrukturen, die diese Parteien in der Gewerkschaftsbewegung haben, meines Erachtens. Bei diesen großen Protesten, wie jetzt auch von der Linkspartei aufgerufenen Protesten, denke ich, gehen Menschen auf die Straße, vielleicht auch viele Menschen auf die Straße, aber danach sitzen sie wieder isoliert zu Hause. Ich denke, dass diese Proteste stärker aussehen, als sie im Endeffekt sind. Denn was ist der nächste Eskalationsschritt? Aus so einer Bewegung, aus so einer Demonstration wird kein Streik erwachsen, denn der Streik wird im Betrieb organisiert und dort sind die Leute nicht organisiert in aller Regel. Deswegen finde ich es wichtig, die Stärke der Klasse auch zu verbinden mit der Organisation und mit dem Bewusstsein, wie es eben auch gesagt wurde. Für mich sind also nicht diese 100.000 Mitglieder der Linken sind interessant, sondern die 6.000 Mitglieder des Deutschen Gewerkschaftsbundes und auch anderer Gewerkschaften und die weiteren Millionen an Beschäftigten, mit denen ich zusammenarbeite, mit denen ihr zusammenarbeitet, und die wollen wir organisieren, vom Betrieb ausgehend. Und in dem Sinne auch diese 100.000 linke Mitglieder, wenn sie im Betrieb sind. Ich arbeite ja auch mit linken Kollegen zusammen. Zwei Beispiele einfach aus der Praxis. Einmal von Kollegen. Würden wir darum bitten, ganz, ganz kurz sich zu fassen, dass beide noch ein paar Minuten antworten können. Ich bin sofort fertig. Einmal kurz Kollegen von der Uni, die sich gegen Kürzungen gestellt haben und gemeinsam mit den Studierenden aus den Fachschaften zusammengearbeitet haben. Das ist ein Bündnis, das ich sinnvoll finde, von unten. Oder wir sind beim letzten Schülerstreik mit einigen Gewerkschaftskollegen in der Mittagspause zum Schülerstreik gegangen, haben sie unterstützt, sind bis ins Gespräch gekommen und arbeiten jetzt daran, dass wir beim nächsten Schülerstreik mehr sind und das Thema auch im Betrieb auf die Tagesordnung setzen, mit den Kolleginnen darüber sprechen. Dann sind wir jetzt in der letzten Antwortrunde. Ich würde auch euch beide bitten, sich in den Antworten möglichst kurz zu fassen, dass vielleicht jeder von euch nochmal 2 bis 4 Minuten maximal spricht. Dann gebe erstmal dir das Mikro, weil du ja wieder direkt angesprochen wurdest ein paar Mal. Ah, ich glaube, das andere. Das. Okay, jetzt. Gießen, inwiefern kann man das als Desaster bezeichnen? Bringt das überhaupt was oder sorgt das zu Pessimismus, Demotivierung, weiß ich nicht noch was? Wir haben nicht so eine sozusagen radikal pessimistische Bilanz, dass selbst wenn man das militärstrategisch sozusagen berücksichtigt, ob es ein Desaster war am Ende, was das Produkt war, wir würden das als Erfahrungsprozess sehen. Als Erfahrungsprozess, der natürlich in der Begrenzung unserer sozusagen materiellen Möglichkeiten so lief, wie es verlief. Und wir haben versucht sozusagen jetzt nicht, wenn wir vor Ort waren, wir alle sozusagen Finger anzuführen, versuchen etc. Das war ein Zusammenkommen von mehreren sozusagen Gewerkschaftsgliederungen, Organisationen, reformistischen Organisationen, selbst auch NGOs, linksradikalen Organisationen. Unter diesen Umständen, wo es keine Einheitsfront sozusagen vorhinein praktiziert wurde, dann zu prophezeien, dass es sozusagen Arbeiterinnen nicht voranbringt, ja, was habt ihr erwartet? Also es ist so ein bisschen Selbstprophezeiung. Deswegen sagen wir auch, man muss intervenieren, um auch die Vorbereitung sozusagen der Blockade in Erfurt zusammen, wenn wir auch die Grenzen sehen, was man verändern kann, dort aktiv einzugreifen. Für mich war das auch sehr schwach, dass es dort alle Demokraten gegen die AfD-Bild sozusagen rüberkam. Aber wir haben sozusagen schon im Vorfeld gewusst, dass es solche sozusagen Bilder sich verbreiten, aber wie bereitet man sich dann darauf vor und nach der Erfahrung? Deswegen haben wir nicht eine Bilanz von Desaster in keiner Hinsicht, aber beschränkt, ja, natürlich. Und muss sozusagen als Lektion gelten, dass wir richtige Einheitsfront brauchen, die aber auch nicht nur Eventpolitik macht. Also das, da sind wir auch kein Fan. Also ich kann jetzt nicht sie unterstützen, deren Strategie, die ich nicht teile, so auch nicht konzipiert habe. Ich kann nur sagen, was die Kräfteverhältnisse sind und wie wir darin sozusagen interveniert haben und welche politische Vorschläge wir machen, damit sozusagen wir ja aus solchen Sackgassen rauskommen. Genau, also wir denken nicht, dass Eventpolitik Tag X Mobilisierung sozusagen ohne Kontinuität, ohne nachhaltige sowjetische sozusagen Strukturen, Komitees im Vorhinein, aber nachhinein auch über Zufälle hinausgehen werden. Bei einem Zufall, genau, würfelt man. Da kommt man sozusagen vielleicht Erfolg oder Misserfolg. Aber ich denke halt, dass es sehr wichtig ist, dass wir da systematisch reingehen. Genau, und auch mich würde auch interessieren, also die Position zu Venezuela, weil ich ja konkrete Forderungen sozusagen hier bekannt gemacht habe, ob ihr auch das so ob ihr das auch so seht, dass man sozusagen gegen Überfall auf Venezuela Politik machen müsste mit Massenorganisationen. Danke, Baran. Dann hast du jetzt auch nochmal die Gelegenheit für die letzten 3-4 Minuten Anmerkungen zu den Fragen. Ja, ich würde auch auf die beiden Themen eingehen. Also ich würde auch wieder auf meinen Punkt von vorhin eingehen, also welche Praxis, also diese Praxis, welche Auswirkungen hatte sie für Bewusstsein und Organisierung? Und da würde ich halt sagen, die Stoßrichtung der Proteste war ja schon einfach gegen die AfD, also schon etwas sehr Bürgerliches, wie der Genosse auch vorhin gesagt hat. Also sozusagen das Problem ist die AfD, wenn die AfD weg ist, dann haben wir kein Problem mehr. Und das ist ja offensichtlich absurd, weil ja im Prinzip CDU, SPD, Grüne und so weiter die AfD-Politik mit so ein bisschen pinken Anstrich halt umsetzen. Und ich glaube, was deswegen das Ziel sein müsste, wäre ja genau die Kontinuität, die du ansprichst, in den Betrieben das so weit aufzubauen, dass man schafft, von einer gewerkschaftlichen Stoßrichtung her ein Bündnis zu organisieren gegen die AfD, aber was vor allem als Überschrift hat, eben gegen die Angriffe der herrschenden Klasse, muss man natürlich anders formulieren, dann aus dem Betrieb raus. Genau, was ich aber positiv finde, soweit ich es mitbekommen habe, ist, dass es ja schon aus einzelnen Gewerkschaften wohl auch Stimmen gab, die genau diese Kritik formuliert hatten. Also das heißt, es ist ja auch kein einheitliches Bild, es ist ja schon auch ein komplizierter Prozess einfach gewesen. Genau, und zu Venezuela, also wir als KP zumindest haben uns immer schon dafür, oder haben uns dafür eingesetzt, auch vor schon diesem Überfall, so ganz klar natürlich Verteidigung vom Land gegen die Angriffe von außen, aber auch ganz klar Solidarität mit der KP Venezuelas gegen die Angriffe Maduros. Also so diese, auch diese differenzierte Herangehensweise, auch hier eintreten für einen Einheitsfront von unten mit der kommunistischen Partei und wenn es sein muss, natürlich gegen die Regierung Maduro, aber in dem Moment natürlich vor allem gegen die Angriffe der USA. Und jetzt gerade ist ja ein Moment, wo man es vor allem nutzen muss und eben nicht unterstützen, dass jetzt das Volk ja schon zu größeren Teilen auch für Maduro auf die Straße geht, sondern gerade jetzt ja eigentlich in der Propaganda klar machen, dass jetzt ein Moment der Bewaffnung ist und man sich nicht auf die Seite Maduro stellen muss, der eben das Volk auch unterdrückt hat mit der herrschenden Klasse. Und natürlich sind wir auch für Streiks, soweit die schon organisierbar sind, im Sinne der Solidarität. Dann bedanke ich mich noch einmal sowohl bei den Teilnehmerinnen hier auf dem Podium als auch beim Publikum für die angeregte Diskussion. Wenn ihr jetzt nicht dran gekommen seid, euch aber noch als Hälfte unter den Nägel brennt, ich gehe mal davon aus, dass beide auch noch ein paar Augenblicke danach ansprechbar sein werden und gebe dann erst einmal noch das Wort weiter an die KP für ein Schlusswort und noch organisatorische Hinweise. Also du hast schon ein Mikro. Genau, auch von unserer Seite vielen Dank, dass ihr alle da wart. Die Leute, die ganze Zeit am Einlass standen, haben uns einmal durchgegeben, wie viele wir heute hier waren. Es waren über 400 Leute, die hier gemeinsam über diese Fragen diskutiert haben. Applaus